Die Revolution von 1848-49 von Frank Lorenz Müller. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Axel Thielmann. Selten, bemerkte der Historiker Eric Hobsbawm, wurde eine Revolution so allgemein vorhergesagt wie die von 1848. Der französische Romancier Victor Hugo wollte den dumpfen Klang der Revolution, die ganz Europa erfassen würde, schon 1831 vernommen haben. Im Rückblick erscheinen solche Vorahnungen besonders scharfsinnig. In der rückwärtsgewandten Beleuchtung historischer Betrachtung werfen Ereignisse Schatten in ihre Vergangenheiten. Vor Beginn der Märzrevolution wusste niemand, dass er im Vormärz lebte. Die Revolution war nicht der unvermeidliche Fluchtpunkt aller politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen im Deutschen Bund. Die Zukunft war offen. Das nahtlose Gewebe aus Kontinuitäten und Kausalitäten, das historische Vorgänge mit ihren Konsequenzen verknüpft, sperrt sich gegen willkürliche Periodisierung und kalendarische Konventionen. Manche Ereignisse haben dennoch einen so intensiven Einfluss auf spätere Entwicklungen, dass sie berechtigterweise als Zäsuren betrachtet werden können. Obwohl die sich verschärfende politische Krise im Deutschen Bund vor 1848 Wurzeln in früheren Entwicklungen hatte, kommt den Auswirkungen der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege besondere Bedeutung zu. Ohne sie sind die Spannungen zwischen früher Nationalbewegung, Liberalismus und monarchischem Staat nicht zu begreifen. Die Französische Revolution konfrontierte die Deutschen mit einer Form des Nationalismus, die damals östlich des Rheins keine Entsprechung fand. Die Ideen und Soldaten, die nach 1789 von Frankreich kommend in Deutschland eindrangen, waren von einem Nationsbegriff erfüllt, dessen Intensität, Ausschließlichkeitsanspruch und Grad der Politisierung anzeigten, dass hier ein Nationalismus moderner Qualität entstanden war. Der einigenden und motivierenden Kraft eines solchen Verständnisses der eigenen Nation hatten die Bewohner des Heiligen Römischen Reiches zunächst nichts entgegenzusetzen. Zwar gab es wohl seit dem Spätmittelalter unter Klerikern und Adligen Frühformen eines deutschen National- und Reichsbewusstseins, das während der Türkenkriege auch weitere Bevölkerungsgruppen erfasste, diese Ansätze zielten jedoch noch nicht auf die Bildung eines Nationalstaats. Auch die Entwicklung des nationalen Denkens im 18. Jahrhundert verwies keineswegs geradlinig auf die Entstehung einer modernen deutschen Volksnation. In der anwachsenden Elite der akademisch Gebildeten, bei Beamten, Lehrern, Professoren, Ärzten, Juristen, Geistlichen und Schriftstellern, erwachte ein starkes Interesse an einer eigentümlich deutschen Nationalkultur. Freilich darf dieses intellektuelle Konstrukt einer literarisch-philosophischen Elite nicht mit einer Massenbewegung oder einem Programm zur nationalstaatlichen Einigung verwechselt werden. Der Berliner Buchhändler Friedrich Nicolai schätzte, dass 1770 nur 20.000 Menschen aktiv an dieser nationalen Diskussion teilnahmen. Zudem blieb unklar, ob und wie die kulturelle Dimension mit politischen Zielen verknüpft war. Für den Philosophen Friedrich Schlegel blieb die Mission der Deutschen noch 1800 streng kulturell. Bei allem theoretischen Eifer hatten die deutschen Gebildeten nur wenig Interesse an der ganzen Wirklichkeit des Lebens. Der unpolitische oder zumindest nicht oppositionelle Charakter dieser frühen deutschen Nationalbewegung erklärt sich aus der Verwurzelung seiner Trägerschicht in den Regierungs- und Verwaltungsapparaten der deutschen Einzelstaaten. Deutsch zu fühlen und gleichzeitig ein patriotischer Württemberger zu sein, wurde nicht als Widerspruch empfunden. Die Forderung nach einer deutschen Literatur oder einem deutschen Theater ermöglichte somit, einem nationalen Bedürfnis zu entsprechen, ohne durch das Drängen auf eine nationalpolitische Vereinigung an dem partikularstaatlichen Ast zu sägen, auf dem viele Mitglieder des Bildungsbürgertums saßen. Außerdem geboten zahlreiche deutsche Einzelstaaten ihrerseits über ein beträchtliches Maß patriotischer Loyalität. Der Dichter Christoph Wieland beklagte, dass es sächsische, bayerische, württembergische und hamburgische Patrioten gebe, nicht aber deutsche Patrioten, die das ganze Reich als ihr Vaterland liebten. Die Erfahrungen und Ereignisse der Jahre zwischen dem Frieden von Lunéville 1801 und der Niederwerfung Napoleons bewirkten hier einen tiefgreifenden Wandel. Während dieser Periode prasselte eine Reihe dramatischer politischer Erfahrungen und Veränderungen auf Deutschland nieder. Krieg und Niederlage, Besatzung durch französische Truppen, das Ende des Heiligen Römischen Reiches, die völlige Umgestaltung der deutschen Staatenlandschaft und politische Reformen in Preußen wie in den Rheinbundstaaten. All dies bildete den Rahmen, innerhalb dessen sich eine nationale Diskussion neuer Qualität entwickelte. Der vorherrschende Diskurs legte ein gutes Stück der geistigen Wegstrecke zurück, die vom Weltbürgertum zum Nationalstaat führen sollte. Auffälligstes Merkmal dieser Veränderung war der schrille Franzosenhass, der jetzt vielen aus der Feder floss. Heinrich von Kleists entsetzlicher Schlachtruf »Dämmt den Rhein mit ihren Leichen« forderte nicht mehr eine kulturelle Abgrenzung, sondern ist nur im Kontext eines Todeskampfes zweier machtpolitisch agierender Nationen zu begreifen. Auf Herders Hochschätzung spezifischer Volksmerkmale aufbauend und Impulse des französischen Nationalismus verarbeitend, schufen Männer wie der Publizist Josef Görres, der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, der Theologe Friedrich Schleiermacher, der Publizist Ernst Moritz Arndt und der Pädagoge Friedrich Ludwig Jahn zwischen 1806 und 1813 das Programm eines politisierten, romantischen deutschen Nationalismus. Bei ihnen tritt die politische Brisanz des neuen deutschen Nationalismus deutlich in den Vordergrund. Der nationale Diskurs veränderte sich nicht nur inhaltlich, er fand auch neue Wege der Verbreitung und erreichte neue Bevölkerungsgruppen. 1810 gründete Jahn in Berlin den Deutschen Bund, der auf die Einheit unseres zersplitterten, geteilten und getrennten Volkes zielte und 1812 bereits über wenigstens 11 Zweigvereine verfügte. Ähnliche Absichten verfolgten ab 1808 der Ostpreußische Tugendbund, Jahns sportlich-militärische Turngesellschaft und die studentische Deutsche Burschenschaft. Für all diese Individuen und Gruppen galt der Krieg gegen den besiegt aus Russland zurückgekehrten Napoleon als fanal. Der Aufruf »An mein Volk« vom 17. März 1813, in dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Der französischen Besatzungsmacht den Kampf ansagte, traf auf einen Taumel vaterländischer Begeisterung. So echt dieser nationale Enthusiasmus vielfach war, blieb er doch ein begrenztes Phänomen, das sich aber zu keinem Zeitpunkt zu einer wirklichen Volkserhebung ausweitete. Die Nationalbewegung war aus dem engen Kreis des Elitären ausgebrochen, aber vorwiegend eine städtische Erscheinung geblieben. Nichtsdestoweniger rankten sich bald wirkungsmächtige und weithin rezipierte Legenden um die Helden des Befreiungskrieges, um die wilde, verwegene Jagd des Freikorpsoffiziers Ludwig Adolf von Lützow und den dichtenden Märtyrer Theodor Körner. Eine Konkretisierung der politischen Forderungen des deutschen Nationalismus fand im Rausch des Sieges über Napoleon allerdings nicht statt. Das Deutschlandkonzept blieb vage, weiterhin sprachlich-kulturell definiert und mit einem konfusen Freiheitsbegriff verbunden. In den Jahrzehnten nach 1815 beflügelte das gewaltige Anwachsen der interessierten und zur Teilnahme befähigten Öffentlichkeit den kulturellen Nationsbildungsprozess. Mehr und mehr Menschen konnten lesen. 1830 circa 40%. Die Buch- und Zeitschriftenproduktion schnellte nach oben und die Zahl der Studenten in Deutschland stieg. Ein kulturell-historisches Nationalbewusstsein blühte auf, Historiker warteten mit vielbändigen Darstellungen zur Geschichte Deutschlands auf. Das Interesse am deutschen Mittelalter spiegelte sich auch in der Edition mittelalterlicher Quellen und im Siegeszug des Nibelungenliedes wieder. Landauf, landab wurden unter großer öffentlicher Anteilnahme Denkmäler zu Ehren der Helden deutscher Kultur errichtet. Dürer, Gutenberg, Beethoven, Luther, selbst Hermann, Sieger über die frech gewordenen Römer. Unter der Führung Jakob und Wilhelm Grimms und Karl Lachmanns profilierten sich die Erforscher der deutschen Sprach-, Literatur- und Rechtsgeschichte als Germanisten und begannen nationale Kongresse abzuhalten. Auch Naturwissenschaften, Musik, bildende Künste und Architektur waren in diesen kulturellen Nationalbildungsprozess einbezogen. Auf der politischen Ebene war die Entwicklung des deutschen Nationalismus konfliktträchtiger. Die Realitäten in Deutschland nach dem Wiener Kongress enttäuschten die Hoffnungen der Freikorpskämpfer. Die lockere Föderation 39 souveräner Staaten, die 1815 die Rechtsnachfolge des Alten Reichs antrat, verwarfen sie als unzeitgemäßes Repressionsinstrument, als Grab der freien und geeinten deutschen Nation. Viele glühende Patrioten der Jahre 1813-14 fühlten sich von den Fürsten verraten und richteten ihren nationalen Eifer nun gegen den partikularstaatlichen Status quo. Die Nationalbewegung ging in die Opposition. Auf dem Wartburgfest, das 1817 zu Ehren des 300. Jahrestages des Lutherschen Thesenanschlags begangen wurde, mischte sich viel Fürstenschelte in die religiös-radikal-nationale Rhetorik der anwesenden Burschenschaftler. Die Regierungen nahmen die Ermordung des konservativen Schriftstellers August von Kotzebue durch einen Studenten daher nur allzu gern zum Anlass, um scharf gegen die nationale Opposition vorzugehen. Der staatlichen Demagogenverfolgung, die 1819 mit den Karlsbader Beschlüssen begann, gelang es, die Nationalbewegung zu unterdrücken, bis das europäische Revolutionsjahr 1830 auch im Deutschen Bund zu einer erneuten Aufwallung der Opposition führte. Im Umfeld des Hambacher Festes am 27. Mai 1832, zu dem sich mehr als 20.000 Anhänger nationalen, liberalen und demokratischen Gedankenguts in Neustadt an der Weinstraße versammelten, wurde die partikularstaatliche Obrigkeit einmal mehr mit dem Verlangen nach Deutschlands nationaler Einheit konfrontiert. Wie schon 1819 reagierte der Bundestag auch 1832 mit scharfer Repression und bestätigte einmal mehr den oppositionellen Charakter der nationalen Idee. Die sogenannten Karlsbader Beschlüsse gaben dem politischen System der Vorrevolutionszeit sein reaktionäres Gepräge. Nachdem Metternich die Burschenschaften schon seit längerer Zeit misstrauisch beobachtet hatte, nutzte er die Gelegenheit, die ihm die Ermordung August von Kotzebues bot, und lud im August 1819 Vertreter 8 deutscher Staaten zu einer Konferenz ins böhmische Karlsbad ein. Die dort gefassten Beschlüsse wurden bereits am 20. September 1819 zu Bundesgesetzen erhoben. Ein Universitätsgesetz sah eine Überwachung der Hochschulen, die Entlassung ideologisch verdächtiger Professoren und das Verbot der Burschenschaft vor. Das Pressegesetz führte die Vorzensur für Druckerzeugnisse ein. Zudem wurde mit der Zentraluntersuchungskommission ein politisches Bundeskriminalamt eingerichtet. Die Eingriffskompetenz des Bundes in einzelstaatliche Angelegenheiten wurde generell gestärkt. Die Karlsbader Beschlüsse lieferten die gesetzliche Grundlage für die danach einsetzende sogenannte Demagogenverfolgung und galten bis 1848. In der Entwicklung der deutschen Nationalbewegung markierte die Rheinkrise der Jahre 1840-41 eine entscheidende Etappe. Die leidenschaftliche Reaktion auf angebliche französische Expansionsgelüste mobilisierte zum ersten Mal ein deutsches Massenpublikum für die nationale Sache. Nachdem Frankreich einen diplomatischen Rückschlag im Orient erlitten hatte, versuchten Regierung und Presse in Paris, die Kränkung dadurch wettzumachen, dass laut über eine Wiedereroberung des Rheinlandes nachgedacht wurde. In der deutschen Öffentlichkeit provozierte dieses bedrohliche Säbelrasseln helle Empörung, trotzigen Franzosenhass und ein allgemeines Gefühl nationaler Solidarität. Außenpolitisch blieb die Rheinkrise ereignislos, da Frankreich seinen Worten keine Taten folgen ließ. Für die deutsche Nationalbewegung jedoch bedeutete sie einen Quantensprung. Von den Fürsten kurzfristig unterstützt, aggressiver gegen auswärtige Feindbilder gerichtet und weite Bevölkerungsschichten elektrisierend, verwandelte sich der Nationalismus durch die kollektive Erfahrung der Rheinkrise in eine selbstständige politische Kraft. Die Stimmung, die bereits durch ein so explosives Gemisch von Emotionen wie dem bangen Gefühl nationaler Verletzbarkeit und dem Verlangen nach geeinter Machtstaatlichkeit geprägt war, verschärfte sich im Verlauf der 1840er Jahre. Hierfür war vor allem der Schleswig-Holstein-Konflikt verantwortlich. In einem offenen Brief hatte der dänische König Christian VIII. Im Juli 1846 seine Absicht angekündigt, das bisher nur in Personalunion mit Dänemark verbundene Herzogtum Schleswig ganz in den dänischen Staatsverbund einzugliedern. Dieses Vorhaben, das die nationalen Leidenschaften in Deutschland hochkochen ließ, widersprach nicht nur den Wünschen der deutschen Bevölkerungsmehrheit in Schleswig, sondern verletzte auch die 1460 garantierte Unteilbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein, von denen letzteres Mitglied des Deutschen Bundes war. Dass selbst das kleine Dänemark es wagen konnte, die machtlose, zersplitterte deutsche Nation herauszufordern, machte dieses Thema besonders schmerzhaft für die deutsche Nationalbewegung. Im Laufe des Vormärz verfestigte sich die deutsche Nationalbewegung zu einem organisierten gesellschaftlichen Nationalismus. Zentral für diese Veränderung war das wichtigste Vehikel der wachsenden Politisierung der Gesellschaft, der Verein. Bis zu ihrem Verbot im Jahr 1819-20 hatten die Burschenschaften und Jahns Turnbewegung als institutionelles Rückgrat der Nationalbewegung fungiert. Danach füllten die Gesangsvereine das Vakuum, das durch das Verbot der Turner und Burschenschaften entstanden war. Von den Bundesmaßnahmen der Jahre 1819-20 und 1832 verschont und von Dichtern wie Arndt, Becker, Körner, August Hoffmann von Fallersleben und Max von Schenkendorf reichlich mit kernig-nationalem Liedgut versorgt, wurden die Sänger zur mitgliedsstärksten und am weitesten verbreiteten Organisation innerhalb der Nationalbewegung. Tausende nahmen an deutschen Sängerfesten in Würzburg, Köln und Lübeck teil. Im Revolutionsjahr sangen über 100.000 deutsche Männer in mehr als 1.100 Gesangsvereinen. Nachdem die Turnverbote in Preußen, Sachsen und den südwestdeutschen Staaten Anfang der 1840er Jahre aufgehoben worden waren, blühte auch diese nur scheinbar unpolitische Freizeitbeschäftigung wieder auf. Wie die Sänger agierten auch die Turner auf der Bühne der nationalen Öffentlichkeit, indem sie Turnfeste organisierten. 1848 ertüchtigten 90.000 Deutsche Leib und Seele in 250 Turnvereinen. Auch 1847 war deutscher Nationalismus noch kein Anliegen, das Millionen bewegte. Aber er war längst kein politisch irrelevantes Elitenphänomen mehr. Die Kernforderung, den Deutschen Bund einer radikalen politischen Reform im nationalen Sinne zu unterziehen, war ein Stachel im Fleisch des monarchischen Staates. Die Gedankenwelt des Nationalismus war nicht das einzige intellektuelle Arsenal, das Kritikern der politischen Verhältnisse im Deutschen Bund zur Verfügung stand. Die obrigkeitsstaatlichen Realitäten, die in Deutschland nach 1815 und besonders nach 1819 geschaffen wurden, standen im Gegensatz zum Liberalismus und umso mehr zu seinem linken Flügel, dem Radikalismus. Im Deutschland des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts waren Liberalismus und Nationalismus vielfach miteinander verknüpft. Von denselben Erfahrungen motiviert, mit gemeinsamen Gegnern und Trägergruppen, bald stellte sich heraus, dass ein gleichzeitiges Streben nach nationaler Einheit und politischer Freiheit keineswegs so unproblematisch war, wie es Hoffmann von Fallerslebens Deutschlandlied 1841 suggerierte. Der Liberalismus war vor allem eine politische Verfassungsbewegung. Als solche zielte er auf eine Umgestaltung des Staates in ein schriftlich fixiertes System von Rechtsnormen, das zwischen Monarchen und Volksvertretern zu vereinbaren war. Die Verfassung sollte Grundrechte garantieren, vor allem Meinungs- und Pressefreiheit, Vereinigungsfreiheit, das Recht auf privates Eigentum und Gleichheit vor dem Gesetz und das Prinzip der Gewaltenteilung festschreiben. Als Anwalt der Nation und Hüter der Verfassung oblag dem Parlament die zentrale Aufgabe, die fürstliche Exekutive zu kontrollieren. Zudem eröffnete das Parlament dem Volk die Möglichkeit, durch gewählte Repräsentanten gesetzgebend am staatlichen Handeln teilzunehmen, wobei eine Einschränkung des Wahlrechts dafür sorgen sollte, dass nur befähigte Volksvertreter gewählt würden. Konstitutionelle Liberale waren keine Demokraten. Der Sieg über Napoleon hatte kein abruptes Ende für die Reformära bedeutet, die seit 1806 in Preußen und im Rheinbund so wichtige liberale Neuerungen wie die Bauernbefreiung, städtische Selbstverwaltung, Bildungsreform, Gewerbefreiheit, Judenemanzipation und die Abschaffung ständischer Privilegien gebracht hatte. Der Geist der Reformzeit wirkte auch nach dem Wiener Kongress 1814-15 noch weiter. Sein berühmtestes Echo fand er in Artikel 13 der Bundesakte, der lakonisch feststellte, in allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden. Innerhalb eines Jahrzehnts hatten 29 deutsche Staaten dieser Auflage entsprochen. Die süddeutschen Verfassungsstaaten Bayern, Baden, Württemberg und Hessen-Darmstadt wurden zum Kerngebiet des deutschen Liberalismus. Zur gleichen Zeit formierte sich außerhalb des süddeutschen Kammerliberalismus eine radikale Oppositionsbewegung. Unter der Führung nationalgesinnter Professoren wie Heinrich Luden und Lorenz Oken in Jena, Karl Theodor Welker in Gießen und Friedrich Schleiermacher in Berlin hatte sich die deutsche Burschenschaft seit ihrer Planung durch Friedrich Ludwig Jahn zu einer Organisation von landesweit 1.000 bis 2.000 Studenten entwickelt. Mit dem von 500 Teilnehmern besuchten Wartburgfest am 18. Oktober 1817 trat die Burschenschaft zum ersten Mal an die politische Öffentlichkeit. Festredner attackierten die Fürsten wegen der verschleppten Verfassungsgebung. Unter dem unmittelbar darauf einsetzenden Druck regierungsamtlicher Sanktionen radikalisierte sich die Burschenschaft weiter. Zwar gelang es den Regierungen nicht, alle radikalen Regungen und subversiven Publikationen zu unterdrücken, aber die Opposition wurde aus der legalen Öffentlichkeit verdrängt. Das politische System der sogenannten Restauration wurde zu einem intoleranten, bevormundenden Überwachungsregime. Die 1820er Jahre waren eine Periode einer Stagnation liberaler Politik. In die angestrengte Stille der Restaurationsära platzte im Sommer 1830 die französische Julirevolution. Im Deutschen Bund traten die Nachrichten zuerst aus Paris, später aus Brüssel und Warschau eine Lawine politischer Konflikte los. Moderate und radikale Oppositionskräfte erneuerten ihre Attacken gegen das Restaurationsregime. Die vorkonstitutionellen Staaten Norddeutschlands erlebten gewaltsame Ausbrüche. In Braunschweig, Hannover, Hessen-Kassel und Sachsen sahen sich die Monarchen durch offene Rebellion gezwungen, schleunigst Verfassungen zu gewähren. In den süddeutschen Verfassungsstaaten fand die Auseinandersetzung mit der fürstlichen Autorität nicht auf den Straßen, sondern in den Parlamenten statt. Im Rahmen der sogenannten Kammerkämpfe nutzten liberale Oppositionsgruppen in Bayern, Württemberg und Baden das parlamentarische Budgetrecht geschickt aus, um ihre Position gegenüber den Regierenden zu verbessern und für eine Stärkung der Bürgerrechte einzutreten. Durch Wahlsiege beflügelt, gelang es den Liberalen, einige ihrer politischen Ziele zu verwirklichen. Gleichzeitig kam es vor allem in der Bayerischen Pfalz und in Teilen Badens und Hessens zu einer Wiederbelebung des Radikalismus, der nunmehr neben dem studentischen Milieu auch kleinbürgerliche und bäuerliche Kreise erfasste. Seine Anhänger konnten auf eine weit gefächerte Publizistik zurückgreifen, um ihr zunehmend demokratisches, die Volkssouveränität betonendes Programm zu verbreiten. In der Pfalz formierte sich am 29. Januar 1832 der radikale Press- und Vaterlandsverein, der bald über mehr als 5000 Mitglieder in mehreren Staaten verfügte. Höhepunkt der Tätigkeit des Vereins war das Hambacher Fest am 27. Mai 1832, auf dem vor mehr als 20.000 Teilnehmern offen für Volkssouveränität und Demokratie agiert wurde. Ähnliche Veranstaltungen im kleineren Maßstab wurden in Baden, Hessen und Franken abgehalten. Die Köpfe des pfälzischen Radikalismus sahen sich einer Verfolgungswelle ausgesetzt. Im August 1836 ergingen in Preußen gegen 204 Burschenschafter wegen Hochverrats 39 Todesurteile, die vom König in Festungshaft umgewandelt wurden, und 165 langjährige Freiheitsstrafen. Trotz all dieser reaktionären Bemühungen gelang es dem obrigkeitsstaatlichen System nach 1833 nicht mehr, den liberal-radikalen Diskurs zu unterdrücken. So konnte die Zensur die Entstehung einer politischen Publizistik nicht verhindern. Auch die schöngeistige Literatur politisierte sich. Den Schriftstellern Heinrich Heine, Ludwig Börne, Heinrich Laube und Karl Gutzkow, die als Junges Deutschland die Verhältnisse im Deutschen Bund kritisierten, wurde 1835 die Ehre eines Bundesverbots zuteil. Die Tendenzpoeten Georg Herweg, Ferdinand Freilichgrad und August Hoffmann von Fallersleben erzielten zudem eine weit größere Breitenwirkung. Wie erfolgreich diese öffentliche Vernetzung der liberalen Gruppierungen war, illustrierte die empörte Reaktion auf die Entlassung der Göttinger Sieben. Die Auseinandersetzung zwischen staatlicher Obrigkeit und der anwachsenden bürgerlich-liberalen Verfassungsbewegung wurde so zum dominanten Thema der deutschen Politik im Vormärz. Streitschriften zeigten, dass auch Preußen die Verfassungsfrage nicht länger ignorieren konnte. Ähnlich kritische Töne schlugen auch die Königsberger Hartungsche Zeitung sowie die von Karl Marx herausgegebene Rheinische Zeitung in Köln an. In Bayern steuerte die Regierung unter Karl von Abel mit Rückendeckung des Königs einen konsequent katholisch-antiliberalen Kurs gegen den Landtag und liberale Kreise in der Bürokratie. Ähnliche Spannungen gab es ab 1844 in Württemberg. In Hessen-Darmstadt läutete Heinrich von Gagans Rückkehr ins Parlament eine Politik der Konfrontation ein. Selbst im absolutistischen Habsburgerreich gärte es. Das Spannungsfeld zwischen liberalen Forderungen und konservativer Beharrung, das sich im Deutschen Bund zwischen 1815 und 1848 entwickelt hatte, führte zu einer Polarisierung von monarchischem Staat und bürgerlicher Gesellschaft. Die deutschen Regierungen sahen sich gegen Ende des Vormärz von einer liberalen Oppositionsbewegung, die politisch erfahren, eloquent, 10.000-fach in Vereinen organisiert und in einem selbstbewussten Bürgertum verwurzelt war, in eine zunehmend prekäre Defensive gedrängt. Wie für den deutschen Nationalismus und Liberalismus war der Einfluss des revolutionären Frankreichs auch für die bürokratisch-konstitutionellen Reformen in den deutschen Staaten von entscheidender Bedeutung. Unter französischem Druck hatte zwischen dem Kongress von Rastatt 1797 und dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806 die im Reichsdeputationshauptschluss festgelegte komplette Flurbereinigung der deutschen Staatenwelt stattgefunden. Überall waren die auf Kosten der aufgelösten kleinen deutschen Reichsstände mächtig gewachsenen Mittelstaaten mit der Aufgabe konfrontiert, neue Untertanen zu regieren. Auf dem Wiener Kongress wurde diese von Napoleon erzwungene Situation beibehalten. Diese Veränderungen katapultierten die betroffenen Staaten in einen beschleunigten Modernisierungsprozess. Die weiterreichenden liberalen Forderungen waren aus Regierungssicht bedauerliche Nebenwirkungen eines Projekts, das primär der Herrschaftskonsolidierung diente. Die Obrigkeiten reagierten daher scharf auf die Konflikte, die sogleich von den liberalen Abgeordneten provoziert wurden. In Baden und Bayern wurde 1819-20 sogar erwogen, dem Kammerliberalismus durch staatsstreichartige Verfassungsrevisionen die Flügel zu stutzen. In Baden gelang 1825 eine legale Verfassungsänderung, die die Regierung gegenüber der Kammer stärkte. Verfassungsrechtlich nahm Preußen eine Mittelposition zwischen dem Habsburgerreich und den süddeutschen Staaten ein. Das amputierte und finanziell ausgeblutete Land befand sich nach 1806 unter besonderem Druck, Staat und Gesellschaft zu modernisieren. Auf einer spätabsolutistischen Reformtradition aufbauend, aber vor allem als Reaktion auf den militärischen Zusammenbruch, unterzog eine bürokratisch-militärische Elite unter der politischen Führung des Freiherrn Karl Vomm und zum Stein und Karl von Hardenbergs den preußischen Staat einer tiefgreifenden Reform. Bauernbefreiung, städtische Selbstverwaltung, Gründung der Berliner Universität, Gewerbefreiheit, allgemeine Wehrpflicht und Einrichtung des Staatsrats markierten die Etappen einer Entwicklung, die aus Preußen einen modernen Verwaltungsstaat machte. Als krönenden Abschluss zielten die Reformer auf eine zweckmäßig eingerichtete Repräsentation. Obwohl Friedrich Wilhelm III. Sein Verfassungsversprechen 1815 und 1819 wiederholte, wurde kein preußisches Parlament gewährt. Das Scheitern der Hardenbergschen Verfassungspläne erklärt sich vor allem aus dem Wiedererstarken des preußischen Adels und aus dem Einfluss konservativer Berater auf den König Friedrich Wilhelm III. Das Jahr 1840 jedoch brachte die Rheinkrise und einen neuen König, und dies brachte Bewegung in die innerpreußische Politik. In seinem Kampf gegen die Verfassungsbewegung in Preußen bemühte König Friedrich Wilhelm IV. Neben der Peitsche, der Strafverfolgung und Zensur auch das Zuckerbrot der kleinen Zugeständnisse. Auch auf gesamtdeutscher Ebene gab es politische Spannungen. Der im Jahre 1815 gegründete Deutsche Bund sollte das Vakuum füllen, das 1806 durch das Ende des Heiligen Römischen Reiches entstanden war. Von den ehemals hunderten reichsunmittelbarer Stände blieben 39 Mitgliedstaaten. Er war für Arndt ein bleicher und schwächlicher Kümmerling und Kränkling und Krüppel. In einer Frage jedoch, die beileibe nicht klein war, entwickelte der Bund beachtliche Qualitäten in seiner Nützlichkeit als Werkzeug des Despotismus. So erschien er auch vor allem der Oppositionsbewegung. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass sich kaum Alternativen zu dem losen Staatenbund ohne starke Zentrale denken lassen, den die europäischen Großmächte auf dem Wiener Kongress aus der Taufe hoben. Zudem hing aller Wahrscheinlichkeit nach 1815 selbst innerhalb der Nationalbewegung die Mehrheit dem Gedanken eines föderativen Nationalismus an und wollte keinen deutschen Einheitsstaat. Von Seiten der Regierungen der deutschen Staaten wurden Forderungen nach nationaler Größe und gesamtdeutscher Parlamentarisierung jedoch konsequent abgeblockt, was den Unmut vieler, die von deutscher Einheit und Freiheit träumten, beständig anschwellen ließ. Darin lag die Krux der politischen Krise, in die Deutschland gegen Ende der 1840er Jahre geriet. Die lähmende Revolutionsfurcht des Metternich-Systems wurde so zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Die politische Krise des Deutschen Bundes im Vormärz entwickelte sich vor dem Hintergrund einer beständigen Verschlechterung der Lebensverhältnisse für große Teile der Bevölkerung. Ein unglückliches Zusammenwirken von Bevölkerungswachstum und Wirtschaftsentwicklung führte zur Entstehung einer schweren sozialen Notlage. Die Hauptursache war die Unfähigkeit der deutschen Wirtschaft, den wachsenden Bedarf nach Erwerbsstellen zu befriedigen. Die Grundtatsache, die dieses Missverhältnis bedingte, war ein steiles Anwachsen der Bevölkerung. Vor Beginn der Bevölkerungsexplosion hatte ein komplexes Netz aus obrigkeitlicher Regulierung, sozialen Konventionen und harten biologischen Realitäten die Balance zwischen Bevölkerungszahl und Nahrungsangebot gehalten. Diese Gleichgewichtssituation veränderte sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts zugunsten eines beständigen Geburtenüberschusses, der besonders in Preußen und Sachsen zu einem rapiden Bevölkerungswachstum führte. Der zweite entscheidende Faktor bei der Zuspitzung der sozialen Frage im Vormärz war die Entwicklung der deutschen Gewerbe. Angesichts sich wandelnder politischer, konjunktureller, technologischer und demografischer Bedingungen mussten die Gewerbe vor 1848 beträchtliche Veränderungsprozesse durchlaufen. Der zahlenmäßige Boom des Handwerks verweist jedoch nicht auf einen florierenden Gewerbezweig. Trotz wirtschaftlicher Stagnation drängte eine anschwellende Bevölkerung mangels Alternativen in ein zunehmend überbesetztes Gewerbe. Die Entwicklung führte unweigerlich zu Spannungen und schuf Bevölkerungsgruppen, die sich als Verlierer fühlten. Im Revolutionsjahr entwickelten diese Gruppen ein hohes Maß politischer Aktivität. Der andere große Veränderungsprozess war das Vordringen des Agrarkapitalismus. Die Landwirtschaft wurde nun expansiver und intensiver betrieben, mit beträchtlichen Produktions- und Produktivitätszuwächsen, aber auch größeren Konjunkturschwankungen. Fast überall kam es zu langfristiger Unterbeschäftigung. Zwischen 1825-30 und 1850 sanken die Handwerkseinkommen um rund ein Viertel. In den 1840er Jahren stieg die Zahl der Menschen, die auswanderten, um in Übersee ein besseres Leben zu finden, auf 40.000. Unter der Führung des Schneiders Wilhelm Weitling, eines der bemerkenswertesten Vordenker der deutschen Arbeiterbewegung, wurden Geheimverbindungen wie der Bund der Gerechten zu Keimzellen des deutschen Frühsozialismus. Zur Formierung einer wirklichen Arbeiterbewegung kam es im Vormärz noch nicht. Deutschland befand sich erst in einer Frühphase des Industrialisierungsprozesses. Zwar gab es einige Gruppierungen, in denen sozialistische Ideen entwickelt wurden, aber dabei handelte es sich um verschwindend kleine Ausnahmeerscheinungen. Karl Marx und Friedrich Engels Bund der Kommunisten, der 1847 unter anderem aus dem Londoner Zweig des Bundes der Gerechten hervorging, konnte bis zum Beginn der Revolution nur 100 Mitglieder rekrutieren. Das in der vormärzlichen Publizistik am stärksten thematisierte und als am erschreckendsten empfundene Symptom der sozialen Krise war jedoch der schlesische Weberaufstand. Angesichts stagnierender Nachfrage und der hochmechanisierten englischen Konkurrenz versuchte die hausindustrielle schlesische Weberei durch erhöhte und immer billigere Produktion wenigstens den Inlandsabsatz zu sichern. Die Weber, ihre Frauen und Kinder schufteten täglich bis zu 16 Stunden und akzeptierten sinkende Einkommen. Sie verelendeten. Die Geschäftspraktiken der großen Verleger, die Garn lieferten und die fertigen Tuche vermarkteten, verschärften die Not noch. Am 6. Juni 1844 kam es schließlich zu einer Konfrontation mit dem preußischen Militär, in deren Verlauf 11 Männer, Frauen und Kinder getötet und 24 weitere schwer verwundet wurden. Mehr als 1500 Weber wurden festgenommen. 1837 war in einem deutschen Parlament zum ersten Mal das Wort Pauperismus verwandt worden, mit dem die massenhafte und dauernde Verarmung ganzer Volksschichten einen eigenen Namen bekam. Überall verdichtete sich die Besorgnis über den Pauperismus zu einer angstverzerrten Vision vom heraufziehenden Umsturz. Die sozialpolitische Untätigkeit der Obrigkeit angesichts dieser Notlage wurde von oppositionellen Stimmen als Versagen begriffen und scharf attackiert. Vor dem Sturm herrscht sprichwörtlich Ruhe. 1848 war anders. Das Donnergrollen des heraufziehenden Sturmes wurde lauter, je näher das Revolutionsjahr rückte. Im Rückblick erscheint der Ausbruch der Revolution beinahe überdeterminiert. Natürlich war nichts unvermeidlich. Der rheinische Karneval von 1848 verlief ohne Zwischenfälle. Viele Zeitgenossen ahnten jedoch, dass etwas in der Luft lag. Die Revolution musste im Frühjahr 1848 nicht erst aus Frankreich importiert werden. Sie war schon lange da. Die Krisen verdichteten sich. Zwischen 1846 und 1848 war die Bühne der bayerischen Politik zum Komödienstadel geworden. Es begann im Herbst 1846 mit der Ankunft der Tänzerin Lola Montes, deren kurvenreichem Charme König Ludwig I. gänzlich verfiel. Wie nicht anders zu erwarten, fanden Münchens hochkatholische Kreise entschieden weniger Gefallen an Lolas laszivem Auftreten. Ludwig überhäufte Lola mit Geschenken, schrieb ihr steinerweichende und weithin belachte Gedichte und erhob sie schließlich zur Gräfin von Landsfeld. Die Empörung des katholischen Establishments wuchs. Der Ruf des Königs nahm schweren Schaden. Im Februar 1848 brach ein Krawall zwischen pro- und antilolitischen Studenten aus, an dem sich Lola mit Pistole und Dolch bewährt, persönlich beteiligte. Tausende von Studenten und Münchner Bürgern gingen auf die Straße. Die Bürgerwehr fraternisierte mit der Bevölkerung, die sich inzwischen bewaffnet hatte. Die Linientruppen waren nicht bereit, auf die Bürger zu feuern. Lola musste das Land verlassen. Die spontane Bewegung gegen die Willkür eines vernarrten Monarchen führte sogleich zu weitergehenden politischen Forderungen. In Preußen ging es weniger barock zu. 1845 schwoll der Chor derjenigen, die eine gesamtpreußische Konstitution forderten, nochmals merklich an. Der Vereinigte Landtag, der am 11. April 1847 in Berlin eröffnet wurde, erwies sich dann auch als entschieden selbstbewusster, als es der König erhofft hatte. Die Thronrede, in der der König mit grandioser Leidenschaft eine Konstitutionalisierung Preußens ausgeschlossen hatte, war auf den liberalen Bänken mit beträchtlichem Murren quittiert worden. Als der Vereinigte Landtag dem König dringend benötigte Finanzmittel verweigerte, verfassungspolitische Zugeständnisse forderte und daraufhin geschlossen wurde, hatte er beträchtlich zur weiteren Konsolidierung der liberalen Opposition und zur allgemeinen Politisierung der Öffentlichkeit beigetragen. Während die Obrigkeit in München und Berlin in diesen Jahren ein klägliches Bild abgab, gewannen die Oppositionskräfte beständig an Statur. Als Leipzig im August 1845, kurz vor dem Ausbruch schwerer Straßenkämpfe stand, nachdem das Militär eine Demonstration gegen den Thronfolger mit Gewehrsalven beantwortet hatte, gelang es dem prominenten Radikalen Robert Blum, zwischen der aufgebrachten Menge und den Behörden zu schlichten. Beinahe eine Woche lang hielt er das Schicksal der Stadt in Händen. In Baden hatte sich ein populärer Radikalismus etabliert, der in Friedrich Hecker und Gustav von Struve zwei wortgewaltige und charismatische Führer hatte. Zwischen ihnen und den vereinzelten Radikalen in anderen Teilen Deutschlands bestand reger Kontakt. Neben diesem populären Radikalismus stand der junghegelianische Radikalismus in Norddeutschland, der in den Halleschen Jahrbüchern des Philosophen Arnold Ruge politisch zugespitzt wurde. Das Offenburger Programm, mit dem sich Deutschlands radikaler Liberalismus im September 1847 an die Öffentlichkeit wandte, war allerdings weniger von Ruges Ideen eines philosophischen Terrorismus geprägt als von der praktischen Erfahrung des badischen Radikalismus. Kurz darauf formulierten die gemäßigten Liberalen ihre Forderung nach einem gesamtdeutschen Bundesstaat auf einem Treffen in Heppenheim. Der Funken, der das deutsche Pulverfass im Frühjahr 1848 zur Explosion brachte, wurde in Paris geschlagen. Am 24. Februar, nach nur 3 Tagen relativ leichter Straßenkämpfe, kollabierte die Monarchie. 2 Tage danach wurde die Republik proklamiert. Das Ende der französischen Julimonarchie war jedoch nur der letzte einer Reihe von politischen Impulsen, die in den Jahren vor Ausbruch der Märzrevolution aus dem Ausland auf Deutschland einwirkten. 1848 war ein gesamteuropäisches Phänomen. Die zahllosen Volksversammlungen und Demonstrationszüge im Frühling 1848, die endlosen Diskussionen in Biergärten und Weinlauben, selbst die Kämpfe und Leichenfeiern, all das fand unter freiem Himmel statt, im strahlenden Sonnenschein oder an lauen Abenden vor den Farben der allgegenwärtigen schwarz-rot-goldenen Nationaltrikolore. Der Protest- und Petitionsbewegung, die sich im späten Februar und frühen März 1848 wie ein Lauffeuer in Deutschland verbreitete, war ein berauschender Erfolg beschieden. Spontan unkoordiniert, aber überall dieselben Forderungen erhebend und in ähnlichen Formen ablaufend, gelang es, die politische und soziale Landschaft in Deutschland innerhalb weniger Tage gänzlich zu revolutionieren. Die Märzbewegung konfrontierte die Regierungen in den deutschen Staaten überall mit beinahe gleichlautenden Forderungskatalogen. Diese Einhelligkeit ist ein deutlicher Hinweis auf den hohen Vernetzungsgrad, den die liberale Verfassungs- und Oppositionsbewegung in Deutschland trotz polizeilicher Überwachung und staatlicher Zersplitterung bis 1848 erreicht hatte. Die klassischen Märzforderungen spiegelten zudem die Zentralität des Gedankens verfassungsmäßig garantierter Bürgerrechte wider. Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit, politische Gleichberechtigung aller Staatsbürger, Volksbewaffnung, unabhängige Justiz, Stärkung der gewählten Kammern, Einberufung eines deutschen Nationalparlamentes. Im Deutschen Bund begann Baden den revolutionären Reigen. Am 27. Februar 1848 besuchten in Mannheim etwa 4000 Menschen eine Volksversammlung, auf der die führenden Oppositionspolitiker des Großherzogtums, Liberale wie Karl Matthi und Radikale wie Friedrich Hecker, noch traut vereint auftraten. Das Ergebnis des Treffens war die erste schriftliche Fixierung der klassischen Märzforderungen in Form einer Adresse an den Karlsruher Landtag. Zwei Tage darauf wurde in der Aula der Heidelberger Universität eine ähnliche Veranstaltung abgehalten. Am 1. März zogen Teilnehmer dieser Versammlungen nach Karlsruhe, um Petitionen aus verschiedenen Städten an die Badische Kammer zu übergeben. Zu den Deputierten gesellten sich Handwerker, Tagelöhner, Fabrikarbeiter, Mitglieder des Mannheimer Turnvereins und Studenten. Während die Menge vor den Toren des Landtags toste, ging es auch im Sitzungssaal hoch her. Innenminister Johann Beck mahnte zur Gesetzlichkeit. Hecker verlangte unverzüglich, Zugeständnisse zu machen. Schon am nächsten Tag brachte das Parlament der Regierung einen ausführlichen Katalog der Wünsche des Volkes offiziell zur Kenntnis. Nach kurzem Zögern gab die großherzogliche Regierung nach und entsprechende Gesetzesvorlagen wurden vorbereitet. Am 9. März erfolgte eine Regierungsumbildung zugunsten der liberalen Parteiführer. Karl Welcker ging als badischer Bundestagsgesandter nach Frankfurt. Damit hatte Baden eine Märzregierung, ein vom Fürsten ernanntes Ministerium, das der Umsetzung liberaler Reformforderungen verpflichtet war. Großherzog Leopold von Baden verbrachte seine Tage damit, vergeblich auf preußische Hilfe zu hoffen, und suchte abends Trost in der Flasche. Leopolds Württemberger Kollege war kaum weniger resignativ. Gegen die Macht der Ideen könne man nicht anreiten, ließ König Wilhelm I. den russischen Gesandten wissen. So bekam auch Stuttgart ein Märzministerium, dem die prominenten Liberalen Friedrich Römer und Paul Pfitzer angehörten. Die vormärzlichen Regierungen fielen wie reifes Obst. Überall wurden liberale Minister berufen. Bereits am 5. März war Heinrich von Gagern an die Spitze des hessen-darmstädtischen Kabinetts getreten. In Hessen-Nassau wurde der oppositionelle Jurist August Herkenhahn Ministerpräsident. Am 8. März folgte Oskar Wiedenbruck in Sachsen-Weimar. Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Hessen-Kassel gab drei Tage später nach und berief ein neues Ministerium. Im Königreich Sachsen verzögerten Eifersüchteleien zwischen Leipzig und Dresden den Erfolg der Märzbewegung für einige Zeit. Am 13. März setzte sich jedoch die von Robert Blum und Karl Biedermann geführte Gruppe durch und König Friedrich August II. Berief Ludwig von der Pforten und Alexander Braun. In Hannover widerstand König Ernst August den Petitionen, Demonstrationen und studentischen Unruhen länger als die meisten deutschen Fürsten. Schließlich musste auch er am 20. März eine liberale Kröte schlucken und übertrug die Leitung des hannoverschen Ministeriums an den Osnabrücker Anwalt Bertram Stüwe. In allen deutschen Staaten fanden ähnliche Veränderungsprozesse statt. Herzog Wilhelm von Braunschweig zeigte sich mit der schwarz-rot-goldenen Kokarde. In Bremen und Hamburg wurden die Senate von Großdemonstrationen zu Zugeständnissen gezwungen. In Lübeck trat schon am 8. April eine neue Verfassung in Kraft. In Frankfurt wurde die Pressefreiheit gewährt, nachdem eine aufgebrachte Menge das Rathaus gestürmt hatte. Obwohl die Märzbewegung ganz Deutschland revolutionierte, schonte sie im Allgemeinen die Throne. Nur in zwei Sonderfällen kam es zu einem Wechsel des Staatsoberhauptes. In Bayern hatte König Ludwig I. endgültig abgewirtschaftet. Nachdem er am 4. März einen halbherzigen Versuch unternommen hatte, München durch einen Militäreinsatz zu disziplinieren und im letzten Moment vor dem Kampf zurückgeschreckt war, gestand der König am 6. März alle Märzforderungen zu. Das Vertrauen des Volkes hatte er jedoch verspielt. Am 19. dankte Ludwig zugunsten seines Sohnes Maximilians II. Ab. Zu einer Auflehnung gegen die herrschende Dynastie kam es nur in Schleswig und Holstein. Neben der Leichtigkeit und der weitgehenden Gewaltlosigkeit des revolutionären Umgestaltungsprozesses überrascht vor allem eine reißende Geschwindigkeit. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass das vormärzliche Regierungssystem innerhalb weniger Wochen nicht nur gestürzt, sondern durch ein neues, scheinbar dauerhaftes Equilibrium ersetzt worden war. Die Gewährung der Märzforderungen und Berufung der Märzministerien versprachen die Einrichtung konstitutioneller Monarchien und erschienen somit als Triumphe des liberalen Politikmodells, das auf Zusammenarbeit mit Fürsten und Regierungen abzielte. Eine offene Konfrontation mit der Obrigkeit war in diesem Modell nicht vorgesehen, sodass die Märzbewegung aus Sicht des liberalen Besitz- und Bildungsbürgertums eigentlich eine ungewollte Revolution darstellte. Sie bot jedoch die Chance, den Regierungen die so lange verweigerte Zusammenarbeit mit der liberalen Opposition abzuringen. Die schnelle Beendigung und die Verrechtlichung der Revolution sollte die Märzerrungenschaften einerseits gegen eine eventuelle Gegenrevolution sichern, andererseits richteten sich diese Entschlüsse gegen ein Fortschreiten der Revolution in eine radikale, demokratische, vielleicht sogar sozialistische Richtung. Im Kalkül der scheinbar ratlosen Fürsten mag dieser Effekt durchaus eine Rolle gespielt haben. Diese Entwicklung verbitterte viele, denen die Revolution nicht weit genug gegangen war. In Südbaden war die Enttäuschung am tiefsten verwurzelt. Hier war unter der Führung Friedrich Heckers und Gustav von Struves eine republikanische Bewegung entstanden, die nicht nur von der bürgerlichen Intelligenz, sondern auch von Bauern und Handwerkern getragen wurde. Besonders aktiv war die Gegend um Konstanz. Die in Südbaden verbreitete Entschlossenheit, die Revolution weiterzutreiben, wurde auch auf Volksversammlungen in Offenburg und Freiburg deutlich. In Offenburg wurde die Gründung eines Netzes von vaterländischen Vereinen angekündigt, deren Aufgabe es war, für die Bewaffnung, die politische und soziale Bildung des Volkes sowie für die Verwirklichung aller seiner Rechte Sorge zu tragen. Die Freiburger Versammlung forderte bereits die Begründung des republikanischen Bundesstaates. Als Hecker und seine etwa 40 Anhänger das Frankfurter Vorparlament unter Protest verließen, verstärkte sich das Misstrauen gegenüber dem Verständigungskurs der Liberale noch. Der zögernde Hecker sah sich zum Handeln gezwungen. Er rief in Konstanz die Deutsche Republik aus und forderte alle waffenfähigen Männer namens einer provisorischen Regierung auf, sich in Donaueschingen zu versammeln. Am 13. April marschierte er selbst los, Pistolen im Gürtel, auf dem Kopf einen Schlapphut mit einer Hahnenfeder und Stulpenstiefel an den Füßen. Schon bald folgten 6000 Mann diesem abenteuerlichen Revolutionär. Seine Mitstreiter Johann Becker, Franz Siegel und Georg Herweg mobilisierten weitere 4000 Mann. Ein gemeinsamer Aufmarsch gelang jedoch nicht, und Heckers Hoffnungen, dass die Bevölkerung revoltieren und die Regierungssoldaten zu ihm überlaufen würden, zerschlugen sich. Die von der badischen Regierung aufgebotenen Bundestruppen bereiteten dem Aufstand bei Kandern und Dossenbach ein schnelles Ende. Die Beteiligten wurden in mehr als 3000 Prozessen abgeurteilt. Hecker und Struve flohen ins Exil. Obwohl seine Dauer kurz und sein Erfolg gering gewesen waren, hatte dieser gescheiterte Versuch einer zweiten Revolution beträchtliche Auswirkungen. Das blutige Schreckbild der Roten Revolution war Wirklichkeit geworden und hatte in dem gefallenen General Friedrich von Gagern sein erstes prominentes Opfer. Den Konservativen war damit eine Propagandawaffe in die Hand gegeben. Der Graben zwischen den Liberalen und der republikanisch-radikalen Linken vertiefte sich. So wichtig die politischen Veränderungen in Deutschland waren, der Prüfstein der Märzrevolution musste sein, was sich in den deutschen Großmächten, den Bastionen des vormärzlichen Systems, ereignete. Die Revolutionen in den Straßen von Wien und Berlin verliefen in vielerlei Hinsicht ähnlich wie in den kleineren deutschen Staaten und zeitigten vergleichbare Ergebnisse. Forderungen wurden aufgelistet und Volksversammlungen abgehalten. Demonstrationszüge strömten zu den Schlössern, Landtagen und Rathäusern, um Zugeständnisse einzufordern. Nach Zögern und Gegenwehr gaben die Fürsten und Regierungen nach, versprachen Reformen und ernannten liberale Minister. Bei aller Parallelität erwiesen sich die Märztage in Österreich und Preußen jedoch als ein blutigeres und traumatischeres Ereignis als in den Residenzen des Dritten Deutschlands und schufen prekärere Konstellationen. Weil Metternich bis dahin nur hinhaltend reagiert hatte, richteten sich alle Augen auf die Versammlung der niederösterreichischen Stände am 13. März 1848. Ganz Wien war an diesem Montag auf den Beinen, auch und gerade die bessere Gesellschaft. Es war, so urteilte ein Zeitgenosse rückblickend, eine Revolution in feiner Wäsche und Glacé-Handschuhen. Darunter mischten sich Studenten und Handwerker. Aus den Vorstädten kamen Arbeiter dazu. Der Demonstrationszug vor das Ständehaus schwoll an und verlor ein wenig von seinem mondänen Charakter. Reden wurden gehalten, die Märzforderungen vorgebracht, die Stimmung wurde gereizt. Nun wurde ein deutsches Parlament gefordert, die Volksbewaffnung und vor allem der Rücktritt des verhassten Metternich. Alles ging durcheinander. Als es hieß, das Militär nähere sich und die Deputierten seien festgesetzt worden, stürmte die Menge das Gebäude. Vor dem Ständehaus kam es zur ersten Konfrontation mit den Truppen. Parallel zu den Kämpfen in der Innenstadt brachen auch in den Vorstädten Unruhen aus. Arbeiter besetzten Fabriken, brannten Zollhäuser und Polizeistuben nieder und zerstörten mechanische Webstühle. In der Hofburg herrschte währenddessen ein hektisches Kommen und Gehen. Metternich tat die dramatischen Vorgänge als Straßenkrawall ab und riet zu hartem Durchgreifen. Als die Nacht anbrach, war die Villa Metternichs demoliert. Schließlich zwangen die Erzherzöge Ludwig und Johann sowie Hofkanzler Franz Graf Kulofrat den alten Staatskanzler zum Rücktritt. Soweit er konnte, befürwortete auch Kaiser Ferdinand den Umschwung. Mehrmals an diesem Tag hatte er wiederholt, dass er nicht auf sein Volk schießen lasse. Während die Wiener Metternichs Entlassung euphorisch bejubelten, verließ dieser die Stadt unter falschem Namen ins englische Exil. Nach weiteren Demonstrationen gewährte die Regierung alle Märzforderungen: Verfassung, Pressefreiheit, Volksbewaffnung. Dennoch herrschte in Wien nach dem scheinbar vollständigen Sieg der Märzrevolution nicht eitel Sonnenschein. Vor allem war die Verfassung nicht das Ergebnis der Beratungen einer gewählten Nationalversammlung, sondern das Produkt kaiserlichen Gutdünkens. So blieb der im März und April 1848 in Wien erreichte Status quo prekär und bedroht. Im Königreich Preußen wurden die wesentlichen Provinzen zuerst von der Märzrevolution erfasst. Während der Kölner Stadtrat am 3. März über eine moderate Petition an den König diskutierte, versammelte sich vor dem Rathaus eine vieltausendköpfige Menge. Unter der Führung des armen Arztes Andreas Gottschalk, des Schriftstellers Nikolaus Hocker und der Offiziere Friedrich Annecke und August Willich wurden die Forderungen des Volkes aufgelistet. Sie fielen weniger gemäßigt aus als die Petition des Stadtrats und beinhalteten eine deutliche soziale Dimension. Das Volk verlangte das allgemeine Wahlrecht, unbedingte Pressefreiheit, die Aufhebung des stehenden Heeres, den Schutz der Arbeit und die Sicherstellung der menschlichen Bedürfnisse für alle. Als sich die Verhandlungen zwischen Gottschalk und den Ratsherren in die Länge zogen, begann die erregte Menge in das Rathaus einzudringen. Als später Truppen eingriffen, stürmte die Volksmasse schutzsuchend in das Gebäude. Erst gegen 23 Uhr waren Rathaus und Vorplatz geräumt. Gottschalk, Willich und Annecke wurden wegen Anstiftung zum Aufruhr verhaftet. Auch an der Spree sorgten die Nachrichten aus Paris für Unruhe. Die Berliner diskutierten in den Straßen. In den überfüllten Zeitungshallen wurden Artikel laut verlesen und provozierten polizeiwidrige Exklamationen. Gerüchte über die Aktivitäten französischer Agenten und den Einmarsch einer Revolutionsarmee gingen um. Die Obrigkeit reagierte einmal mehr mit Zuckerbrot und Peitsche. Am 6. März gewährte Friedrich Wilhelm die Periodizität des Vereinigten Landtages. Dieses Zugeständnis verpuffte wirkungslos. Gleichzeitig wurden mehrere Militäreinheiten in Marschbereitschaft versetzt. Als sich die ca. 20.000 Menschen am Abend durch das Brandenburger Tor zwängten, ereignete sich die erste Konfrontation mit den nervösen Soldaten. Da sich Friedrich Wilhelm zunächst weder zu klaren Zugeständnissen noch zu einer militärischen Lösung durchringen konnte, und die öffentliche Stimmung durch die Nachrichten aus Wien weiter angeheizt wurde, dauerte die Spannung an. Am 17. März verfasste der Innenminister im Auftrag des Königs eine Proklamation, die weitgehende Zugeständnisse beinhaltete. Die Reform des Bundes, eine preußische Verfassung, die sofortige Einberufung des Vereinigten Landtags und die Aufhebung der Zensur. Die Nachricht von den königlichen Zugeständnissen machte erst die Runde, als sich am folgenden Samstag bereits Tausende auf den Weg zum Schlossplatz gemacht hatten. Die Demonstration war nicht mehr aufzuhalten. Viele fanden sich vor dem Schloss ein, um dem König zu danken. Anderen hingegen gingen die Zugeständnisse nicht weit genug. Als der König um 13 Uhr auf den Balkon trat, scholl ihm lauter Jubel entgegen. Der Innenminister Bodelschwing hielt eine weitere Rede, die mit der Bitte endete, man möge nun doch nach Hause gehen. Die ständig anwachsende Menge verharrte jedoch, und plötzlich kippte die Stimmung in Feindseligkeit um. Überfordert und verprellt wandte sich der König in diesem Moment wieder der Militärpartei zu. General Karl von Prittwitz erhielt nun den Befehl, den Schlossplatz zu säubern. Dabei fielen zwei Schüsse. In Windeseile wuchsen Barrikaden aus dem Boden. Die Berliner rüsteten sich zum Kampf. Nach einer kurzen, von Vermittlungsversuchen angefüllten Gefechtspause begannen über 14.000 Soldaten mit 36 Geschützen den Sturm auf die Barrikaden. Insgesamt starben in dieser Nacht mehr als 300 Aufständische und 2 Dutzend Soldaten. Gegen Mitternacht wurde die Attacke eingestellt. Friedrich Wilhelm brachte persönlich den Aufruf an meine lieben Berliner zu Papier. In diesem eigenwilligen Schriftstück machte der König den Barrikadenkämpfern ein Friedensangebot. Der weinerliche Text wirkte jedoch wie eine Kapitulationserklärung. Am nächsten Tag knickte der König noch weiter ein. Trotz des scharfen Widerspruchs seines Bruders befahl er den Abzug aller Truppen. Wenig später musste der Monarch den auf dem Schlossplatz aufgebahrten gefallenen Barrikadenkämpfern seine Ehrerbietung erweisen. Auf den barschen Zuruf »Mütze ab« entblößte der gedemütigte König das Haupt. Nun wurde alles gewährt. Die Bürger, die im Zeughaus Gewehre erhalten hatten, übernahmen die Schlosswache. Noch am 19. März ernannte der König ein Übergangskabinett, das 10 Tage darauf durch ein Märzministerium ersetzt wurde. Unter großem öffentlichem Jubel entließen die Gefängnisse die politischen Gefangenen. Am 21. März begab sich der König auf einen zeremoniellen Umritt. Hinter einer Revolutionsfahne und mit einer schwarz-rot-goldenen Binde über dem Ärmel seines Garderocks feierte er die neue Ordnung. In seiner Proklamation an mein Volk und an die deutsche Nation, vom selben Tag kündigte er an, die Leitung der deutschen Nation zu übernehmen. Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und mich und mein Volk unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf. Im gleichen Schriftstück verpflichtete sich Friedrich Wilhelm auch auf die Einführung wahrer konstitutioneller Verfassungen. Viele Gegner der Revolution hatten mehr Rückgrat. Viele Offiziere teilten die Ansicht des Prinzen Wilhelm, der seinen königlichen Bruder als Schwätzer und Memme beschimpft hatte. Einige hochkonservative und einflussreiche Höflinge machten sich sogleich daran, diese Verbitterung in einen Restaurationskurs umzumünzen. Zunächst jedoch hatte die Märzbewegung den Wind in den Segeln. Schon am 5. März 1848 trafen sich 51 führende südwestdeutsche und rheinische Liberale und Demokraten in Heidelberg. Die Politiker repräsentierten beinahe das gesamte Spektrum der vormärzlichen Opposition. Mit Friedrich Hecker und Gustav von Struve waren die Radikaldemokraten ebenso vertreten wie die gemäßigten Konstitutionellen mit Heinrich von Gagern und David Hansemann. Ohne staatlichen Auftrag, ohne demokratische Legitimation, allein autorisiert durch ihren politischen Willen und durch die Kraft ihrer politischen Ideen, widmeten sich die Heidelberger der Aufgabe, die Errichtung eines deutschen Nationalparlaments auf den Weg zu bringen. Allerdings kam diesem Treffen aufgrund des Kalibers seiner Teilnehmer und der Zeitumstände eine besondere Bedeutung zu, die die einer bloßen Privatveranstaltung weit übertraf. Das Heidelberger Treffen und seine in der Deutschen Zeitung veröffentlichte Erklärung standen am Beginn einer rasanten Entwicklung, die innerhalb von 10 Wochen zum Zusammentritt einer gewählten, verfassungsgebenden Nationalversammlung führte. Über die Abfassung der Proklamation hinaus machten sich die 51 Politiker an die Vorbereitung einer größeren Versammlung. Aufgabe der in diesem Vorparlament versammelten Abgeordneten sollte es sein, über die Einrichtung eines Nationalparlaments weiter zu beraten und dem Vaterlande wie den Regierenden ihre Mitwirkung anzubieten. Der Zusammentritt des Vorparlaments am 31. März hatte hoffnungsfroher nicht sein können. Auf den 574 Vertretern des deutschen Volkes ruhten gewaltige Erwartungen. Wie schon in Heidelberg war ein breites politisches Spektrum vertreten, das von Friedrich Hecker und Robert Blum bis zu Heinrich von Gagern und Friedrich Bassermann reichte. Noch ehe der Jubel und das Sich-Begrenzen ganz vorüber waren, brachen die in Heidelberg nur mühsam vertagten Konflikte offen aus. Unter der Führung Gagerns plädierten die Gemäßigten für die Annahme eines Programms zur Bundesreform. Demzufolge sollte ein Bundesoberhaupt und ein Bundesministerium eingesetzt, der Bundestag in einen Senat umgewandelt und ein Volkshaus gewählt werden. Die Bereiche Außen-, Verteidigungs-, Handels- und Verkehrspolitik sowie die Garantie der Grundrechte sollten künftig Bundesangelegenheiten sein. Diesem Vorschlag hielt Struve schon am Eröffnungstag des Vorparlaments ein radikaldemokratisches Verfassungsprogramm entgegen. Neben der Abschaffung der stehenden Heere, des Berufsbeamtentums, der individuellen Steuern und der Klöster forderte er die Ausgleichung des Missverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit und die Beseitigung des Notstandes der arbeitenden Klassen. Kernpunkt des Struwischen Antrags war jedoch die Aufhebung der erblichen Monarchie und Ersetzung derselben durch frei gewählte Parlamente, alle vereint in der föderativen Bundesverfassung nach dem Muster der nordamerikanischen Freistaaten. Indem die beiden Lager den Vorschlag der Gegenseite jeweils durch das Argument torpedierten, das Vorparlament sei nicht befugt, der noch zu wählenden verfassungsgebenden Versammlung in einer solch fundamentalen Frage vorzugreifen, gelang es, diese Entscheidung ein weiteres Mal aufzuschieben. Was die Grundsätze für die Wahlen zur Nationalversammlung betraf, so herrschte weitgehende Einigkeit. Die Übereinstimmung in der Frage des Wahlrechts konnte jedoch den Bruch zwischen konstitutionellem Liberalismus und demokratischem Radikalismus nicht verhindern. Anlass hierzu war die Frage der Permanenz des Vorparlaments, für die sich Hecker und Struve leidenschaftlich einsetzten. Sie wollten durch eine bis zum Zusammentritt des Nationalparlaments dauernd in Frankfurt tagende Versammlung den Bundestag faktisch erdrücken und dem Vorparlament während dieses Zwischenstadiums die Funktionen eines Nationalparlaments übertragen. Die Entscheidung des Vorparlaments, die Permanenz mit 356 zu 142 Stimmen abzulehnen und damit die Fortdauer des Bundestags anzuerkennen, war somit ein schwerer Rückschlag für die Linke. Nach dieser weiteren Niederlage verließ Hecker das Vorparlament, allerdings folgten ihm nur ca. 40 Abgeordnete. Die gemäßigte Linke blieb. Gemessen an seiner traditionellen Unbeweglichkeit kam auch der Bundestag im Frühjahr 1848 erstaunlich schnell aus den Startblöcken. Am 9. März wurde die schwarz-rot-goldene Trikolore zur Bundesflagge erklärt. Am nächsten Tag beschloss der Bundestag, sämtliche Bundesregierungen einzuladen, Männer des allgemeinen Vertrauens alsbald mit dem Auftrage hierher abzuordnen, der Bundesversammlung und deren Ausschüssen zum Behufe der Vorbereitung der Revision der Bundesverfassung mit gutachtlichem Beirat an die Hand zu gehen. Vor allem die Linke war entschlossen, in diesem Rennen nicht zurückzufallen und trat dem Bundestag mit Feindseligkeit entgegen. In den folgenden Wochen setzte sich das Wettrennen zwischen den Bundesinstitutionen und den inoffiziellen Gremien der Märzbewegung fort. Die sich personell verändernde Bundesversammlung war bald fest in der Hand des gemäßigten Liberalismus. Den Entscheidungen des Vorparlaments folgend kassierte er eilends die repressiven Bundesgesetze von 1819 und 1832/34 und rief die deutschen Regierungen zur Abhaltung von Wahlen für eine verfassungsgebende Nationalversammlung auf. Unmittelbar nach Schließung des Vorparlaments begann das Gremium mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs. Schon am 27. April lag das Ergebnis dieser Beratungen vor. In weniger als 4 Wochen war es gelungen, ein präzise abgefasstes Dokument zu erstellen, dem alle späteren deutschen Verfassungen verpflichtet sind. Erfolg war diesem sorgfältig abgewogenen Vorschlag dennoch nicht beschieden. Selbst im April und Mai 1848 fühlten sich die deutschen Einzelstaaten stark genug, ein von einer so schmalen Basis getragenes Konzept eines deutschen Bundesstaats zu verwerfen. Ausschlaggebend war jedoch die Haltung Friedrich Wilhelms IV., der seine Ablehnung in 4 Schreiben ausführlich begründete. Sollte Preußen die Kaiserkrone, die Österreich zustehe, von fürstlicher Seite angeboten werden, werde er sie ablehnen. Das Anbieten von Seite des Volkes wäre aber mehr als Gefahr. Es wäre der Beweis der vollendeten Auflösung Deutschlands, wenn es gegen der Fürsten Meinung und Willen geschieht, und wäre wahrscheinlich mit Kanonen zu beantworten. Damit war an eine Nationalstaatsgründung, quasi im Vorgriff auf den Zusammentritt der Nationalversammlung, nicht mehr zu denken. Für die große Menge der deutschen Bevölkerung war die zentrale Erfahrung der Märzrevolution der Zusammenbruch der disziplinierenden Macht des vormärzlichen Obrigkeitsstaates. Das Frühjahr 1848 brachte einen Freiheitsrausch, in dem sich verschiedene Gruppen auf einmal befähigt fühlten, ihre Interessen offen auszusprechen und zu verwirklichen. Die zahlreichen Versuche von Handwerkern, Arbeitern, Bauern unter den neuen freiheitlichen Rahmenbedingungen des Jahres 1848, ihre jeweiligen sozialen Fragen in ihrem Sinne zu beantworten, bildeten eine separate revolutionäre Sphäre. Diese unterbürgerliche, elementare Revolution unterschied sich in vielerlei Hinsicht von der Verfassungs- und Nationalrevolution des liberalen Bürgertums. Obwohl die elementare Revolution eine beachtliche Protestaktivität entwickelte, hat sie spätere Geschichtsbilder nur wenig beeinflusst, da sie, trotz ihrer zahlreichen Erfolge, keine dauerhaften, rechtlich und institutionell untermauerten Politikformen schuf. Von den ca. 900 Berlinern, die zwischen dem 13. und 19. März vom Militär getötet, verletzt oder verhaftet wurden, gehörten mehr als 85% den Unterschichten an. Auch die ländliche Bevölkerung war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Märzbewegung. Als Herzog Adolf von Nassau am 4. März weitgehende liberale Zugeständnisse machte, tat er dies, nachdem mehr als 30.000 Bauern nach Wiesbaden gekommen waren, um ihre Forderungen durchzusetzen. Überall hing der Erfolg der Nationalrevolution von dem Druck ab, den die elementare Revolution verursachte. So vielfältig die sozialen Notlagen und aufgestauten Konflikte waren, von denen die Lebenserfahrung der vor allem städtischen Gewerbetreibenden und Armen bestimmt war, allzu vielfältig erwiesen sich auch die Formen und Adressaten ihres revolutionären Protests im Konflikt mit den staatlichen Herrschaftsorganen. Der Gesamtkomplex Arbeit und Erwerb war ein Brennpunkt revolutionärer Aktivitäten. Die Protestaktionen und Gewalttaten richteten sich einerseits gegen verschiedene Aspekte einer als ungerecht und schädlich empfundenen gewerblichen Modernität und zielten auf die Wiederherstellung des alten Rechts. An vielen Orten ereigneten sich Maschinenstürmereien, so in Solingen, Wien, Mannheim, Hanau, Schmalkalden, Salzungen. Neben diesen rückwärtsgewandten Anliegen formulierten die Arbeiter auch Forderungen, die auf die Verbesserung der sich rapide verschlechternden wirtschaftlichen Lage zielten. Kürzere Arbeitszeiten, Lohnerhöhung oder einen garantierten Mindestlohn, Schaffung neuer Arbeitsplätze. Je länger die revolutionäre Phase andauerte, umso mehr verlagerte sich das Schwergewicht der Aktionen der Arbeiter und Handwerker von der Androhung und Anwendung von Gewalt zur organisatorischen Formierung der frühen Arbeiterbewegung. Das neue Selbstbewusstsein der Arbeiter war eingebettet in die Entwicklung einer neuen Politikform, der Straßenpolitik, der kollektiven Inbesitznahme des Straßenraums für die Artikulation von Beschwerden, für die Ausbildung von Gruppenidentitäten durch Beratung und Selbstdarstellung und letzthin für die Durchsetzung eigener Zielvorstellungen. Bürgerlich-liberale Kreise hingegen lehnten solche Formen der Politisierung öffentlicher Räume als unzivilisiert und planlos ab. Ihnen erschienen die Protestaktionen als Ausdruck von Pöbelherrschaft und Gesetzlosigkeit. In den ländlichen Gebieten des deutschen Südens und Südwestens verliefen die Fronten in der Hauptsache zwischen bäuerlichen Dorfgemeinden einerseits und den Standesherren und dem feudalen Kleinadel andererseits. Die trotz der Bauernbefreiung verbliebenen feudalrechtlichen Lasten hatten bei den freien Bauern einen beachtlichen Groll entstehen lassen, der sich im März 1848 entlud. Die Unruhen begannen zunächst mit der demonstrativen Missachtung herrschaftlicher Vorrechte. Der Zorn richtete sich zudem gegen Wucherer und Händler, wobei es auch zu hässlichen antisemitischen Übergriffen kam. Unruhen, die diesem Muster folgten, verbreiteten sich mit rasender Geschwindigkeit über Nordbaden, den mittleren Neckar, die Alb, den Südschwarzwald Hessen, den Odenwald, die Rhön, das Rhein-Main-Gebiet und Franken. Mächtigere Feudalherren, wie die Fürsten Fürstenberg, Leiningen und Oettingen-Wallerstein oder der Herzog von Nassau sahen sich mit umfangreicheren Aktionen konfrontiert. Bereits Anfang März waren Zehntausende von Bauern aus dem Taunus, dem Rheingau und der Mainebene unter Inanspruchnahme kostenloser Eisenbahnkarten in die nassauische Residenzstadt Wiesbaden geströmt. Dort angekommen, belagerten sie das herzogliche Schloss. Der Wiesbadener Bauernsturm war allerdings nicht nur wegen seines Ausmaßes und des Einsatzes der Eisenbahn bemerkenswert, sondern auch wegen seiner Ausrichtung. Hier wurde nämlich ein Landesherr bedrängt, während die Bauern im Allgemeinen an einen fernen, aber gerechten Herrscher glaubten. Das Vertrauen der südwestdeutschen Bauern in die Landesregierungen wurde nicht enttäuscht. Am 14. April hoben die Kammern in Baden und Württemberg per Gesetz alle Feudalrechte auf. Bayern folgte 4 Tage später. Die ländlichen Sozial- und Besitzverhältnisse im Rheinland, in Ostwestfalen, Oldenburg, Hannover, Braunschweig, Mecklenburg und den preußischen Provinzen Sachsen, Brandenburg und Pommern unterschieden sich deutlich von denen im Süden und Südwesten Deutschlands. Daher führte die Märzrevolution hier zu einer anders gearteten agrarischen Bewegung. Der die ländliche Gesellschaft ausdifferenzierende Agrarkapitalismus war im Norden und Osten Deutschlands weiter fortgeschritten. Die Frontlinie verlief hier zwischen einer großen und weitgehend verarmten unterbäuerlichen Schicht einerseits und wohlhabenden Vollbauern, Gutsbesitzern und Domänenpächtern andererseits. Die von der Dorfarmut ausgehenden Unruhen waren insgesamt weniger gewaltsam als die Bauernaktionen im Süden und scheiterten im Allgemeinen an der resoluten Gegenwehr bäuerlicher Besitzer. Insgesamt war die bäuerliche allerdings nicht die unterbäuerliche Revolutionsbewegung des Jahres 1848 sehr erfolgreich. Innerhalb weniger Wochen waren zum Teil seit Jahrzehnten vergeblich angestrebte Ziele verwirklicht worden. Danach flaute die ländliche Protestintensivität relativ schnell wieder ab. Dies verringerte den Druck, dem die alte Ordnung im Frühjahr 1848 von mehreren Seiten ausgesetzt war, eindeutig. Die Ereignisse hatten sich überstürzt. Binnen einiger weniger Frühlingswochen war die politische Situation im Deutschen Bund gänzlich revolutioniert worden. Der Sieg der Bewegungspartei über die Kräfte der Beharrung war scheinbar komplett. Die Fürsten schienen kooperationsbereit, die reaktionären Kräfte aus dem Feld geschlagen. Die Revolution geriet nun in ein ruhigeres Fahrwasser. Eingebettet in den breiten Prozess der Bildung einer politischen Öffentlichkeit tagten die Nationalversammlungen und Parlamente in Frankfurt und den deutschen Hauptstädten. Sie waren das Herzstück des revolutionären Umgestaltungsprozesses zwischen Mai 1848 und der Revolutionswende im Herbst. Dem verfassungsliberalen Politikmodell folgend, sollte eine gewählte deutsche Nationalversammlung die Errungenschaften des Frühjahrs konsolidieren und vervollständigen, indem sie Deutschland als Ganzes legal in das konstitutionelle Zeitalter überführte. Die Märzforderungen zeichneten vor, wie sich Deutschland 1848 verändern sollte. Die Zahl von Zeitungen, Pamphleten und anderen Druckerzeugnissen schoss nach oben. Überall wurden Versammlungen abgehalten, Feste gefeiert und Vereine gegründet. Bürgerwehren und Interessensverbände formierten sich. Der Märzforderung nach Volksbewaffnung war überall entsprochen worden. Nach Abzug des Heeres dienten in Berlin bald 20.000 Bewaffnete in der Bürgerwehr. In der Rheinprovinz wurden 40.000 Gewehre verteilt. Da die Volksbewaffnung zumeist sorgfältig auf das Bürgertum eingeschränkt blieb, mutierten die Bürgerwehren bald von Kämpfern gegen obrigkeitsstaatliche Anmaßung zu Beschützern des neuen Status quo. Indem sie eine durch schwache Polizeikräfte verursachte Sicherheitslücke füllten, gerieten die Bürgerwehren dann in Identitätskonflikte, wenn der Schutz der öffentlichen Ordnung der Verteidigung der Märzerrungenschaften widersprach. Da die Bürgerwehren aus Regierungssicht als Ordnungskräfte versagten und politisch suspekt blieben, wurden sie nach dem Erstarken der Reaktion zunächst entpolitisiert, dann diszipliniert und zuletzt aufgelöst. In einigen Fällen in Wien im Oktober 1848 und während der Reichsverfassungskampagne kämpften die Bürgergarden gegen die Linientruppen. Dabei sollten sich die leichten Siege des März 1848 jedoch als trügerisch erweisen. Gegen konsequent eingesetzte, zahlenmäßig überlegene und besser ausgerüstete Berufsheere waren die Freiwilligen chancenlos. Die befreiende Wirkung der Märzereignisse ermöglichte einem breiten Spektrum der Bevölkerung, sich politisch zu betätigen. Demokraten, Liberale, Konservative, Protestanten, Katholiken, Juden, Frauen, Arbeiter, Handwerker, Bauern, Schutzzöllner, Freihändler, selbst Marinefanatiker nahmen die neuen Möglichkeiten zur Politisierung und Institutionalisierung enthusiastisch wahr. Innerhalb kurzer Zeit hatte sich die karge Wüste der vormärzlichen Öffentlichkeit in ein wimmelndes Dickicht verwandelt. Eine beispiellose Kommunikationsfreiheit blühte auf. Sie verband Menschen durch Printmedien, freie Versammlung, die Eisenbahn und die aktive Partizipation von Randgruppen und schuf so eine politische Öffentlichkeit. Die Politik der vormärzlichen Regierungen, die Verbreitung von Ideen und Informationen durch Zensur und Verbote zu verhindern, war schon vor Ausbruch der Märzrevolution beinahe zum Papiertiger verkommen. Die Presseexplosion war vorrangig ein Phänomen der Städte. Zudem entstammten die Journalisten überwiegend der bürgerlichen Mittelschicht. Die Pressefreiheit wirkte sich dennoch auf beinahe alle Schichten, Regionen und Milieus aus. Auch fernab der politischen Zentren entwickelte sich ein dichtes Zeitungsnetz. Gerade die demokratische Bewegung war hier besonders aktiv. Die stattliche Zahl demokratischer Zeitungen spricht für sich selbst, so etwa die Neue Rheinische Zeitung Köln, der Volksfreund, das Deutsche Bürgerblatt oder der Deutsche Redner für Recht und Freiheit. Nicht nur die Menge der gedruckten Veröffentlichungen veränderte sich im Revolutionsjahr, sondern auch ihr Inhalt. Als Folge von Zensur und Pressegängelung hatten die deutschen Zeitungen ihren Lesern im Vormärz zumeist nur Banalitäten oder Hofberichterstattung angeboten. 1841 drückte Heinrich Hoffmann von Fallersleben die Frustration der Opposition angesichts dieser faden Lesekost in einer entnervt bitteren Persiflage aus. Wie ist doch die Zeitung interessant für unser liebes Vaterland? Was haben wir heute nicht alles vernommen? Die Fürstin ist gestern niedergekommen und morgen wird der Herzog kommen. Hier ist der König heimgekommen, dort ist der Kaiser durchgekommen. Bald werden sie alle zusammenkommen. Wie interessant, wie interessant. Gott segne das liebe Vaterland. 1848 brachte einen kompletten Wechsel. Von der Zensur befreit und dem Ruf der Zeit folgend, wurde die Presse politisch. So erreichte die große Politik auch die Provinz und blieb dort nicht folgenlos. Die Presse wurde nicht nur politischer, sie ergriff auch Partei. Parteien formierten sich und mit ihnen eine Tendenzpresse. Politiker aller Couleur erkannten die Macht des tausendfach gedruckten Wortes. Selbst ein scheinbar so demokratisches Medium wie die Flugschrift wurde in den Dienst beider Extreme gestellt. In einem Pamphlet vom 24. September 1848 wandten sich die Demokraten Berlins an das Volk. Ende November antwortete der reaktionäre Oberstleutnant Gustav von Griesheim mit seiner notorischen Flugschrift »Gegen Demokraten helfen nur Soldaten«. Die Presseexplosion von 1848-49 erwies sich zum guten Teil als Strohfeuer. Noch vor Ende des Jahres 1848 führte die österreichische Regierung die Präventivzensur wieder ein. In anderen Staaten wurde die Pressefreiheit 1849 schrittweise eingeschränkt. Darüber hinaus bereiteten wirtschaftliche Zwänge vielen Zeitungen ein Ende. Eine weitere zentrale Komponente des revolutionären Kommunikationsereignisses war, dass Menschen zwanglos zusammenkamen, um politische Dinge frei zu diskutieren. Wichtige Orte für solche Zusammenkünfte waren Plätze, Straßen, Wirtshäuser und Cafés. Das vorwiegend bürgerliche Café, wo man bei Bohnen- oder Zichorienkaffee resonieren konnte, hatte schon im Vormärz wichtige Impulse zur Schaffung einer öffentlichen Sphäre gegeben. Weniger tantenhaft ging es in den kleinen und unterbürgerlichen Wirtshäusern zu. Revolutionäre Ideen wurden hier verbreitet, Katzenmusiken initiiert und Pläne geschmiedet. Die Idee zur Berliner Großdemonstration vom 18. März wurde in der Bierkneipe Kemperhof und in einem Lokal in der Köpenicker Straße geboren. Schon im Vormärz hatte der Verein der fortschrittsoptimistischen bürgerlichen Bewegung als Universalformel zur Konfliktlösung gegolten. Allerdings hatte das strenge Vereinsrecht im Deutschen Bund eine scharfe Grenze gegenüber jeglicher politischer Betätigung gezogen und Vereine entweder in den Untergrund oder zu unpolitischer Tarnung gezwungen. Wie bei der Presse trat die Märzrevolution auch bei den Vereinsgründern eine Lawine los. Binnen weniger Monate war Deutschland von einem dicht gewebten Netz hunderter politischer Vereine überzogen. Die Struktur, die sich 1848-49 herauskristallisierte, prägte die deutsche Parteiengeschichte bis ins 20. Jahrhundert hinein. 5 verschiedene politisch-soziale Milieus vernetzten sich in Vereinen. Es gab Arbeitervereine und demokratische Volksvereine, Bürgervereine, der gemäßigten Liberalen, katholische Piusvereine und sogar Preußenvereine, der monarchisch orientierten Konservativen. Am 18. Mai 1848 wurde die Deutsche Nationalversammlung eröffnet. Nachdem sie dem 70-jährigen Werdener Stadtrichter Friedrich Lang im Kaisersaal des Frankfurter Rathauses die Alterspräsidentschaft übertragen hatten, zogen 384 gewählte Abgeordnete zu ihrem Sitzungslokal der nahegelegenen Paulskirche. Die Stimmung war euphorisch optimistisch. Nationalstaat auf. Das vom Bundestag am 7. April 1848 beschlossene Wahlgesetz hatte die Organisation der Wahlen zur Nationalversammlung den einzelstaatlichen Regierungen überantwortet. Die Rahmenbedingungen der Wahl unterschieden sich von Staat zu Staat. Die ursprünglich geplante Direktwahl fand nur in Württemberg, Kurhessen, Schleswig-Holstein, Frankfurt, Hamburg und Bremen statt. Überall sonst traten Wahlmänner zwischen die Urwähler und die Abgeordneten. Der Wahlakt erwies sich als die Stunde der Honoratioren. Das deutsche Parteiensystem befand sich in einem so embryonalen Stadium, dass sich fast überall prominente Einzelpersönlichkeiten durchsetzten. Die berufliche Zusammensetzung der Nationalversammlung spiegelte die zentrale Rolle des liberalen, besitz- und bildungsbürgerlichen Establishments wider. Gesellschaftlich gesehen war das Paulskirchenparlament vorrangig ein bürgerliches. Bauern, Handwerker und Arbeiter fanden sich kaum auf seinen Bänken. Auch das Wirtschaftsbürgertum war nur schwach vertreten. Die politische Siegerin der Wahlen zur Nationalversammlung war die liberale Mitte. Von links nach rechts gedacht, reichte die Skala der verfassungspolitischen Kernforderungen vom Prinzip der Volkssouveränität und der parlamentarisch-unitarischen Republik über verschiedene Schattierungen einer mit den Fürsten vereinbarten konstitutionellen und bundesstaatlichen Monarchie bis zu Erbkaisertum und legitimistischem Staatenbund. Endpunkte waren die demokratische Linke einerseits und die gemäßigten Konservativen andererseits. Zwischen diesen Flügeln lag ein breites, vielfach gegliedertes Zentrum. Das linke Zentrum begann mit der im September 1848 formierten Westenthall, deren demokratische Mitglieder aus taktischen Gründen bereit waren, die konstitutionelle Monarchie zu tolerieren. Das rechte Zentrum begann mit dem Augsburger Hof, der sich im Dezember 1848 vom Württemberger Hof abspaltete und stärker kleindeutsch-erbkaiserlich ausgerichtet war. Nur wenige Fronten waren endgültig gezogen. Um Mehrheiten und Loyalitäten wurde beständig gerungen. Neben politischen Überzeugungen waren landsmannschaftliche, konfessionelle und partikularstaatliche Bindungen von Bedeutung. Ungefähr ein Drittel der üblicherweise anwesenden Abgeordneten waren keiner Fraktion zuzurechnen. Die Deutsche Nationalversammlung tagte in der Paulskirche, die umgebaut und mit dem monumentalen Gemälde einer riesenhaften Germania dekoriert worden war. Es gab keine Büros oder Beratungsräume. Besprechungen mussten daher oft auf dem Paulsplatz unter freiem Himmel stattfinden. Noch im Mai wurden Ausschüsse gewählt. Der Prioritäts- und Petitionsausschuss, der Volkswirtschaftliche Ausschuss und der wichtige Ausschuss für den Entwurf der Reichsverfassung. Weitere Ausschüsse folgten. Im Verlauf ihres kurzen Bestehens sollte die Paulskirche beachtliche verfassungspolitische, gesetzgeberische und intellektuelle Leistungen vollbringen. Dennoch reifte die Nationalversammlung nicht zu einer zupackenden, praktisch handelnden Körperschaft heran. Sie war eine Hochschule für Politik, zu fachlich klug, zu akademisch wissend, zu philosophisch beredt, um politisches Organ werden zu können. Obwohl die Zentralaufgabe der Nationalversammlung die Abfassung einer deutschen Gesamtverfassung war, wurden die ersten 5 Monate ihrer Tätigkeit von anderen Problemen dominiert. Als Heinrich von Gagern am 24. Juni 1848 ans Rednerpult trat, hatte die Nationalversammlung bereits eine Woche lang über die Einrichtung einer Reichsregierung gestritten. Seine Worte hatten dennoch einen zündenden Effekt. Ich tue einen kühnen Griff und ich sage Ihnen, wir müssen die provisorische Zentralgewalt selbst schaffen. An der Spitze dieser Exekutive wollte Gagern den österreichischen Erzherzog Johann sehen. Gagerns Antrag durchschlug einen gordischen Knoten. 4 Tage darauf stimmten die Abgeordneten mit großer Mehrheit für das Gesetz über die Einführung einer provisorischen Zentralgewalt und kündigten darin explizit das Ende des Bundestages an. Damit hatte die Nationalversammlung eine dramatische Entscheidung getroffen. Aus eigener Souveränität hatte sie ein Organ geschaffen, das in allen Angelegenheiten vollziehende Gewalt ausüben sollte. Die Paulskirche war weit über ihre einzelstaatlich sanktionierte Verfassungsaufgabe hinausgegangen. Ein solches Zentralisierungsprojekt brachte die Nationalversammlung unweigerlich auf Konfrontationskurs mit den Einzelstaaten. Die eigenständige Gründung der Zentralgewalt durch das Parlament befriedigte die Linke. Die Wahl des populären Erzherzogs versüßte die bittere Pille für die Rechte. Nachdem die Alternativen niedergestimmt worden waren, fand das Gesetz über die vorläufige Zentralgewalt am 28. Juni 1848 mit 450 zu 100 Stimmen eine große Mehrheit. Tags darauf wählten 436 von 538 Abgeordneten Erzherzog Johann zum Reichsverweser. Da sich die Staaten im Sommer 1848 jedoch unfähig fühlten, der Paulskirche Widerstand zu leisten, suspendierte der Bundestag auf Anregung Preußens am 12. Juli 1848 seine Tätigkeit und übertrug seine Befugnisse an den Reichsverweser. Durch diesen geschmeidigen Ausfallschritt kam das Bundesorgan seiner Liquidierung zuvor, fropfte dem einseitigen Entschluss der Nationalversammlung ein Moment der Vereinbarung auf und wahrte die Kontinuität der Verfassungsentwicklung. Die Selbstsuspension war keine Selbstaufhebung, sie war vielmehr ein Schlag gegen den Souveränitätsanspruch der Nationalversammlung. Erzherzog Johann war durch eine Deputation offiziell über seine Wahl informiert worden und hatte das Amt am 5. Juli 1848 sogleich und ohne Rücksprache mit der österreichischen Regierung angenommen. Obwohl er als Stellvertreter des Kaisers eng in die Leitung des Habsburgreichs eingebunden war, brach Johann mit beinahe ungeziemlicher Hast nach Frankfurt auf. Umjubelt zog er in die Stadt ein. Am 12. Juli wurde der Reichsverweser erst vor der Nationalversammlung, dann vor dem Bundestag in sein Amt eingeführt. 3 Tage darauf berief er das Reichsministerium. Erzherzog Johanns Erlass, mit dem er den deutschen Regierungen am 16. Juli seinen Amtsantritt anzeigte, machte deutlich, dass er die Einigung und Stärkung des großdeutschen Bundesstaates als Kernaufgabe der Zentralgewalt betrachtete. Wie prekär die Situation des entstehenden Staatswesens und besonders die seiner der Entwicklung vorausgreifenden Exekutive war, lässt sich jedoch an den Schwierigkeiten ablesen, die 2 wichtige Fragen aufwarfen: die internationale Anerkennung und der militärische Oberbefehl. Der Erfolg der Umwandlung des deutschen Staatenbundes in einen Bundesstaat hing zentral von der Frage ab, wer die militärische Kommandogewalt ausüben sollte. Sich der Frankfurter Zentrale zu fügen, hätte für die Einzelstaaten den Verzicht auf die eigene Souveränität in einem Kernbereich staatlicher Macht bedeutet. Der erste Versuch der Zentralgewalt, ihren Anspruch auf den militärischen Oberbefehl durchzusetzen, scheiterte und auch danach blieb die Frage der künftigen Wehrverfassung ein Zankapfel. Obwohl Preußen eine Modifizierung des ersten, stark unitaristischen Entwurfs erzwang, konnte die Frage bis zum Schluss nicht gelöst werden. Auf dem Felde der internationalen Politik erwies sich die Umwandlung des Deutschen Bundes in einen geeinten Bundesstaat als in zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen war die internationale Ordnung Europas auf dem Wiener Kongress um ein lockeres, nur zur Defensive befähigtes deutsches Staatsgebilde herum konstruiert worden. Zum anderen konnte der Deutsche Bund als Produkt vornationaler Staatsräson nicht ohne weiteres in einen homogenen Nationalstaat umgekrempelt werden. Die europäischen Mächte reagierten skeptisch auf den Frankfurter Versuch einer deutschen Nationalstaatsgründung. Russland, Frankreich und Großbritannien verweigerten der Zentralgewalt die offizielle Anerkennung und unterhielten weiterhin diplomatische Beziehungen zu den deutschen Einzelstaaten. Die Frage, über die sich die deutsche Nationalrevolution zusätzlich mit Europa verfeindete, war die nach den Grenzen des künftigen Deutschen Reiches. 1848 stellte sich schnell heraus, dass die nationale Einheit und die bisherige politische Einheit, der Deutsche Bund, nicht deckungsgleich waren. Keiner der von der Paulskirche aufgegriffenen Nationalitätenkonflikte erwies sich als so folgenreich wie die Frage, ob Schleswig ein Bestandteil des dänischen Gesamtstaates oder des Deutschen Reichs werden sollte. Eine Mischung aus machtpolitischem Eigeninteresse und Sympathie für den dänischen Außenseiter veranlasste die Regierung in London, Paris, St. Petersburg und Stockholm dazu, das deutsche Vorgehen einzudämmen. Das revolutionäre Deutschland und besonders seine Frankfurter Zentrale erschienen als machtversessen, verantwortungslos und fanatisch. Notfalls mussten sie militärisch zur Raison gebracht werden. Die Haltung des Auslands hat das Projekt der Paulskirchenversammlung gewiss erschwert. Dennoch würde es zu weit gehen zu behaupten, dass der deutsche Nationalstaat 1848-49 an der Opposition des Auslands gescheitert wäre. Während der Revolutionswende im Herbst 1848 veränderte sich die politische Großwetterlage in Deutschland entscheidend zugunsten der gegenrevolutionären Kräfte. Dennoch sahen sie sich auch nach ihren militärischen und verfassungspolitischen Siegen in Frankfurt, Wien und Berlin mit Resultaten und Formen revolutionärer Politik konfrontiert, die sie nur unter Aufbietung massiver Gewalt überwinden konnten. Im Zentrum der Geschehnisse nach der Revolutionswende stand das Verfassungswerk der Frankfurter Nationalversammlung, in dem sich die wandelnden politischen Konstellationen der Monate zwischen Oktober 1848 und März 1849 abbildeten. Das Schicksal der deutschen Revolutionen wendete sich innerhalb weniger dramatischer Wochen. Im Verlauf des Sommers war die Unzufriedenheit der radikalen Kräfte mit der neuen Ordnung beständig angestiegen. Ihre Handlungsbereitschaft wuchs. Der Herbst brachte schließlich den Höhepunkt und die Wende des Revolutionsjahres. Seit Mitte September eskalierte ein zweiter revolutionärer Impuls. Eine Welle radikaler Erhebungen fegte durch die drei politischen Nervenzentren Deutschlands: Frankfurt, Wien, Berlin. Die leichten Siege des Frühlings waren jedoch im Herbst nicht mehr zu erringen. Die im März erfolgreiche Koalition oppositioneller Kräfte war zerfallen. Neue Rahmenbedingungen hatten veränderte Mehrheiten und eine andere Machtverteilung geschaffen. Zudem waren die konservativ-antirevolutionären Kräfte über den Sommer nicht müßig gewesen. Sie hatten sich formiert und den Gegenschlag vorbereitet. Als die Paulskirche gegen Ende des Jahres endlich die Beratung zentraler Verfassungsfragen begann, hatte sich das politische Klima in Deutschland gänzlich gewandelt. Die Gegner des im Frühjahr 1848 etablierten politischen Status quo fanden sich nicht nur im Lager der konservativen Verteidiger des vormärzlichen Systems. Auch die Kräfte des Radikalismus fühlten sich nach der Niederwerfung des Hecker-Aufstands und den Wahlen zur Paulskirche vom revolutionären Umgestaltungsprozess ausgeschlossen. Das vorherrschende Politikmodell einer liberal-konservativen Vereinbarung ignorierte, so empfanden es die Radikalen, die wahren Bedürfnisse des Volkes: Republik und Sozialrevolution. Trotz allen Debattierens bewirkte die Nationalversammlung keine wirkliche Umgestaltung. Außerhalb der Parlamente verbreitete sich Groll gegen das schleppende Tempo des sozialen Wandels und Misstrauen gegenüber den neuen gutbürgerlich-liberalen Regierungen. Dazu kam eine wachsende Politisierung durch Vereine und Zorn über erste gegenrevolutionäre Erfolge. In Prag, Paris, Nassau und Wien hatten Truppen und Bürgermilizen Volks- und Arbeiteraufstände unterdrückt. Im September erreichte die Spannung einen kritischen Punkt und begann, sich in Demonstrationen und Volksversammlungen zu entladen. Vom Schwarzwald bis nach Mecklenburg protestierten Bauern gegen die zögerliche Aufhebung der Feudallasten. Am 7. September demonstrierten in Köln 4000 Menschen gegen den Malmöer Waffenstillstand. Auf einer Volksversammlung in Worringen am Rhein wurde am 17. September eine soziale Republik gefordert und ein Appell an die Nationalversammlung verfasst, der die Abgeordneten zum Widerstand gegen Preußen aufrief. Bittere Enttäuschung über den nationalen Verrat Preußens und die Komplizenschaft der Paulskirche sowie die Sorge, dass sich eine konterrevolutionäre Verschwörung ankündigte, vermischten sich zu einem explosiven Cocktail. Noch am 16. September kam es zu ersten Ausschreitungen. Tags darauf versammelten sich mehr als 10.000 Menschen, unter ihnen linke Abgeordnete der Nationalversammlung auf der Pfingstweide. Gegen Abend beschloss ein radikaler Kern für den nächsten Tag eine bewaffnete Volksversammlung. Aufgrund der Unzuverlässigkeit der Bürgerwehr entschloss sich Reichsinnenminister Schmerling auf Ersuchen des Senats, noch in derselben Nacht zum Schutz des Parlaments Truppen nach Frankfurt zu beordern. In den frühen Morgenstunden marschierten preußische und österreichische Einheiten in der Stadt ein. Nach Zusammenstößen auf dem Paulsplatz stob die Menge auseinander und errichtete systematisch über 40 Barrikaden. Am Nachmittag begannen die Truppen mit der Attacke. Die Artillerie war im Anmarsch. Diese brachte die Entscheidung. Erst wurde die Barrikade an der Löwenapotheke sturmreif geschossen, danach bemächtigten sich die Soldaten der Altstadt. Auf Seiten der Aufständischen zählte man 33 Tote, beim Militär belief sich die Zahl der Toten und Verwundeten auf 62. Am 18. September verhängte der Reichsverweser in Frankfurt den Belagerungszustand und löste alle Vereine auf. Zudem beschloss die Zentralgewalt zur schnellen und kräftigen Unterdrückung anarchischer Bewegungen und Aufstände an 5 Standorten jeweils 13.000 Mann zu stationieren. Noch im September begannen das Reichsministerium und die einzelstaatlichen Regierungen die Überwachung des Vereinswesens und der Presse. Die Unruhen und Aufstände im Herbst 1848 wurden relativ schnell unterdrückt. Allein in Baden, wo die Führer des Hecker-Aufstands auch aus dem Exil eine radikale Bewegung in Gang gehalten hatten, riefen die Frankfurter Vorgänger ein bedeutenderes Echo hervor. In der irrigen Annahme, der Septemberaufstand sei erfolgreich gewesen, überschritt Gustav von Struve die Schweizer Grenze und rief am 21. September in Lörrach die Republik aus. Kurz darauf trafen Linientruppen ein, die dem zweiten badischen Aufstand ein blutiges Ende bereiteten. Bei Struve, der in Gefangenschaft geriet, wurden Pläne für Erhebungen in Berlin, Cannstatt, Kassel und Wien gefunden. Mit diesem Schreckensszenario eines revolutionären Flächenbrandes war das Propaganda-Arsenal der Gegenrevolution komplett. Die zweite Revolution spielte direkt in die Hände ihrer Gegner. Auch in Österreich verschärften sich die Konflikte zwischen dem Bürgertum und dem Radikalismus des sogenannten Volks. Nach Krawallen im September verhärteten sich die Fronten. Der demokratische Club und die studentische Aula traten auf die Seite der Arbeiter, während die bürgerliche Nationalgarde ins Regierungslager driftete. Am 14. September 1848 unterdrückten Linientruppen und Nationalgarde gemeinsam radikale Ausschreitungen. Tags darauf wurde der Monarchisch-Konstitutionelle Verein gegründet. Binnen 48 Stunden warb er 6.000 konservative Mitglieder an, die sich stolz mit dem kaiserlichen Schwarz-Gelb schmückten. Auch die Gegenseite organisierte sich. Anstelle des aufgelösten Sicherheitsausschusses wurde unter Führung des radikalen Philologen Karl Tausenau eine Gegenregierung in Form des Zentralkomitees der radikalen Vereine ins Leben gerufen. Wien glich einem Pulverfass. Die Lunte wurde in Ungarn angesteckt. Der ungarische Vizekönig Stefan war außer Landes geflohen. Am 25. September ernannte die Wiener Regierung Franz Graf Lamberg zum Kommissar für Ungarn. Diese Verletzung ihrer Autonomie wollten die ungarischen Nationalisten nicht hinnehmen. Lamberg wurde nach seiner Ankunft in der ungarischen Hauptstadt gelyncht. Ein von Kossuth geleiteter Ausschuss übernahm die Regierungsgewalt in Budapest. Der Kaiser löste am 3. Oktober den ungarischen Reichstag auf und Kriegsminister Ferdinand Graf Bayet de la Tour ordnete die Entsendung aller verfügbaren Truppen nach Ungarn an. In Wien trat der Abmarschbefehl am 6. Oktober einen Volksaufstand los, in dessen Verlauf Latour ermordet wurde. Im Zeughaus fanden die Aufständischen ein reiches Waffenarsenal vor, sodass die Revolutionsarmee bald auf 100.000 Kämpfer anschwoll. Die militärische Macht des revolutionären Wien bestand aus den Nationalgarden und Bürgermilizen sowie der neuen besoldeten Mobilgarde. Es war einer radikalen Minorität der Wiener Bevölkerung gelungen, kurzfristig eine revolutionäre Diktatur aufzubauen. Die Koalition von Arbeitern und Akademikern produzierte einen zukunftsweisenden sozialrevolutionären Diskurs. Begrenzung des Arbeitstages, Minimallohn, Krankenversicherung, Gemeinschaftskassen, Profitbeteiligung der Arbeiter- und Erwerbsgenossenschaften, die Presselandschaft blühte auf. Auch in Frankfurt wurde die Wiener Revolution zum Thema. Nachdem ein Antrag der Linken, die Deutsche Nationalversammlung möge sich mit Wien solidarisch erklären, keine Mehrheit gefunden hatte, verfassten 65 linke Abgeordnete eine eigene Sympathieerklärung. Am 17. Oktober trafen 4 Abgeordnete der Paulskirche, unter ihnen Julius Fröbel und Robert Blum, in der österreichischen Hauptstadt ein, um diese Adresse zu überbringen. Indessen hatte sich die militärische Lage der von kaisertreuen Truppen eingeschlossenen Wiener Revolutionäre entscheidend verschlechtert. Nachdem Windischgrätz den Belagerungszustand verhängt hatte, begann die Einnahme der Stadt am 26. Oktober. Die Kämpfe waren blutig und wurden mit großer Härte geführt. 1.198 Soldaten fielen. Auf Seiten der Revolutionäre wurden schätzungsweise 4.000 bis 6.000 Menschen verwundet oder getötet. Die Rädelsführer der Revolution wurden standrechtlich erschossen. Den tiefsten Eindruck machte jedoch der Fall Robert Blums. Zwar hatte er durch seine aufhetzenden Schriften und die aktive Teilnahme an den Kämpfen das seit der Ausrufung des Belagerungszustands herrschende Kriegsrecht zweifellos gebrochen, aber zahlreiche andere, die ähnlich oder stärker belastet waren, wurden nicht zu hart bestraft. Zudem genoss der Abgeordnete Blum parlamentarische Immunität. Die Exekution Blums am Morgen des 9. November 1848 schickte eine finstere Warnung nach Frankfurt. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland sollte der Status quo ante wiederhergestellt werden. In Preußen wich die plötzliche Bekehrung zu den Prinzipien eines liberalen und konstitutionellen Systems, die Friedrich Wilhelm IV. Im März 1848 durchlebt hatte, schon bald einem hasserfüllten Ekel vor der Realität der neuen Politikformen. Ich wiederhole, dass die Eiterbeule von Berlin operiert werden muss, je eher, je besser. Im Oktober 1848 stieg die politische Temperatur in Berlin auf den Siedepunkt. Am 12. Oktober zerstörten Köpenicker Arbeiter in einem Akt von Maschinenstürmerei die für die Kanalarbeiten notwendige Dampfpumpe. Am 16. brachen gewaltsame Unruhen aus. Arbeiter zogen durch die Straßen, ließen die Republik hochleben und errichteten Barrikaden. Die Bürgerwehr reagierte mit Härte, sie eröffnete das Feuer und stürmte die Barrikaden. 11 Arbeiter und ein Bürgerwehrmann fanden den Tod. Auf beiden Seiten wuchs der Hass. Die Lage beruhigte sich nicht mehr. Am 26. Oktober 1848 begann der zweite Demokratenkongress. Vertreter von mehr als 250 Vereinen berieten, wie ein Sturz der Paulskirche und Neuwahlen zu bewerkstelligen seien. Das radikale Gegenparlament tagte am 27. Oktober. Es sollte die linken Abgeordneten aller deutschen Parlamente vereinen und widmete sich vorrangig der Frage, wie man die Wiener Revolutionäre unterstützen könne. Dieses abenteuerliche Ansinnen wurde durch eine 1000-köpfige Sturmpetition unterstützt. Zum Schutz des Parlaments marschierte die Bürgerwehr auf und einmal mehr brachen Kämpfe aus. Am 1. November 1848 gab der konservative General Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg seine Ernennung zum Regierungschef bekannt. Der Vorhang hob sich für den dritten Akt. Von nun an ging es Schlag auf Schlag. Am 2. November sprach die Nationalversammlung General Brandenburg das Misstrauen aus und bat um Einsetzung eines populäreren Kabinetts. Eine Woche darauf verlas Brandenburg vor der Nationalversammlung die königliche Anordnung, das Parlament in die märkische Provinzstadt Brandenburg zu verlegen und zu vertagen. Empört erklärte die Mehrheit der Abgeordneten den Befehl für gesetzwidrig und beschloss, weiter in Berlin zu beraten. Am nächsten Tag trat die Nationalversammlung wieder im Schauspielhaus zusammen. Gegen 14 Uhr rückten 13.000 Soldaten unter dem reaktionären General Friedrich von Wrangel in die Hauptstadt ein. Am 12. November wurde der Belagerungszustand verhängt, alle politischen Vereine und die Bürgerwehr wurden aufgelöst, die Versammlungsfreiheit eingeschränkt, oppositionelle Blätter unterdrückt, alle Zivilpersonen entwaffnet. Nirgendwo wurde ernsthafter Widerstand geleistet. Im revolutionsmüden Berlin musste kein einziger Schuss abgefeuert werden. Die Zeit der preußischen Nationalversammlung war abgelaufen. Am 5. Dezember 1848 vollendete der König den am 9. November begonnenen Staatsstreich, indem er die Auflösung der Nationalversammlung verfügte. Am gleichen Tag oktroyierte er eine Verfassung. Die Verfassung, die mit »Wir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden« begann, sah das allgemeine gleiche Wahlrecht sowie das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit vor. Das Veto des Königs war absolut. Die Krone verfügte über weitreichende Notstandsrechte. Die Steuererhebung bedurfte keiner jährlichen Zustimmung des Parlaments und zahlreiche Grundrechte entfielen. Die Berliner ließen sich aber politisch nicht beirren. In den Wahlen für die Zweite Kammer, die im Januar 1849 gemäß der oktroyierten Verfassung abgehalten wurden, stimmte die Hauptstadt oppositionell. Die Frankfurter Nationalversammlung hatte sich die gewaltige Aufgabe gestellt, auf dem Wege der Verfassungsgebung einen geeinten, freien deutschen Nationalstaat zu begründen. Die Sitzung des Reichsministeriums am 23. Dezember 1848 brachte eine herbe Enttäuschung für die Männer der Paulskirche, die fest darauf gehofft hatten, dass der vor kurzem vom Parlament verabschiedete Grundrechtekatalog bald überall in Deutschland Gesetzeskraft erlangen würde. Es war unübersehbar, dass sich die politische Großwetterlage dramatisch verändert hatte. Zahlreiche Mittel- und Kleinstaaten erklärten sich kooperationsbereit, aber die Skepsis gerade der größeren Einzelstaaten verhieß nichts Gutes. Österreich, Preußen, Bayern und Hannover weigerten sich schlichtweg, die unverzügliche Verkündigung des Grundrechtegesetzes zuzusichern. Im Verlauf der Revolutionen von 1848-49 erhob Arndts Frage, was denn des deutschen Vaterlands sei, immer wieder ihr vertracktes Haupt. Trotz des gewaltigen Konfliktpotenzials, das die Eingliederung Böhmens, Posens, Limburgs, Südtirols und Schleswigs mit sich gebracht hätte, waren sich die Träger des revolutionären Prozesses über diese Grenzangelegenheiten weitgehend einig gewesen. Der Riss, den die österreichische Frage verursachte, ging jedoch mitten durch die Nationalversammlung. Für die Frankfurter Verfassungsväter wurde die Rolle Österreichs im künftigen deutschen Nationalstaat allerdings erst dann wirklich problematisch, als die gesamtstaatlich-dynastische Partei das Ruder des habsburgischen Staatsschiffs wieder fest in der Hand hielt. Vor der Niederwerfung der Wiener Revolution hatte man in der Paulskirche bezüglich des Reichsgebietes eine großdeutsche Lösung auf der Basis des Deutschen Bundes vor Augen, wie sie schon der Verfassungsentwurf der 17 Vertrauensmänner vorgesehen hatte. Eine solche Territorialordnung hätte den österreichischen Kaiserstaat in zwei Sphären gegliedert. Seine Gebiete innerhalb der alten Bundesgrenzen wären Bestandteil des Reiches geworden, die übrigen Länder der Donaumonarchie hingegen nicht. Das lose Band des Deutschen Bundes hatte eine solche Konstellation unproblematisch gemacht. Ein festgefügter großdeutscher Nationalstaat hingegen musste letztlich die Auflösung der Habsburger Monarchie bedeuten. Am 27. Oktober 1848 gab die Nationalversammlung dieser Hoffnung Verfassungsrang. Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, dass kein Teil des Deutschen Reiches mit nichtdeutschen Ländern zu einem Staate vereinigt sein dürfe. Dieser Beschluss setzte der kaiserlichen Regierung die Pistole auf die Brust. Entweder trat Deutsch-Österreich unter Preisgabe seiner staatsrechtlichen Einheit in das Reich ein, oder es bewahrte seine Einheit und wurde aus dem Deutschen Reich ausgeschlossen. Schwarzenberg bestand darin jedoch kategorisch auf der Unteilbarkeit der Donaumonarchie. Damit gab er den Hoffnungen der Großdeutschen Partei den Todesstoß. Die Doppelbundkonstruktion, die der Freiherr vom Stein ähnlich bereits vor dem Wiener Kongress verfolgt hatte, sah die Gründung eines preußisch dominierten Bundesstaates aller deutschen Länder unter Ausschluss Österreichs vor. Dieses Kleindeutschland sollte sodann in ein völkerrechtliches Bündnis mit dem österreichischen Kaiserstaat treten und so einen weiteren Bund bilden. Am 18. Dezember 1848 legte Gagan, der diese Idee schon seit den 1830er Jahren akzeptiert hatte, ein Programm für einen engeren und weiteren Bund der Nationalversammlung vor. Die verwies es an einen Ausschuss. Als deutsche Bundesmacht bestand Österreich jedoch auf sein Recht, ein integraler Bestandteil des künftigen deutschen Staatskörpers zu sein. In den folgenden Monaten verhärteten sich die Fronten. Die österreichische Frage zerrieb die Mehrheit der liberalen Mitte und wertete den politischen Einfluss der Linken auf. Am 4. März 1849 wurde der österreichische Reichstag aufgelöst und eine gesamtstaatliche Verfassung oktroyiert. Schwarzenbergs durch einen Staatsstreich untermauerte, unverhohlen großösterreichische Politik machte die Position der Großdeutschen Partei in Frankfurt unhaltbar. Einige prominente österreichische Abgeordnete legten ihre Mandate nieder. Die Großdeutsche Fraktion verlor die Mehrzahl ihrer deutschen Parteigänger. Der spektakulärste Gesinnungswechsel war der Karl Welkers, der noch im Januar entschieden gegen eine kleindeutsche Lösung eingetreten war. Im Licht der jüngsten Ereignisse stellte er am 12. März 1849 den sensationellen Antrag, die Nationalversammlung möge die Reichsverfassung in ihrer aktuellen Fassung en bloc annehmen und Friedrich Wilhelm IV. Die erbliche Kaiserwürde übertragen. Nach einer leidenschaftlichen Redeschlacht unterlag Welker mit 252 gegen 283 Stimmen. Jedoch erschien das Gagan'sche Wunschergebnis eines kleindeutschen Erbkaisertums nun so greifbar nah, dass sich der Reichsministerpräsident auf ein letztes Wagnis einließ. Als Mahnung an die Nationalversammlung trat sein Kabinett zurück und begann intensive Verhandlungen mit der linken Abgeordnetengruppe Braunfels unter der Führung Heinrich Simons. Für die Linke war der Gedanke unerträglich, dass ein Kaiser die Beschlüsse der gewählten Volksvertretung zu Fall bringen könnte. Im März 1849 wurde die festgefahrene Situation dadurch überwunden, dass sich mehr als 100 Abgeordnete der Mitte schriftlich verpflichteten, für die Kompromissformel eines aufschiebenden Vetos zu stimmen. Der Kaiser wurde dadurch lediglich dazu befähigt, einen Parlamentsbeschluss um maximal 3 Jahre zu verzögern. Diese Regelung wurde am 26. März 1849 mit 385 zu 127 Stimmen beschlossen. Damit war der Weg frei für die entscheidende Kampfabstimmung über die Form des Staatsoberhauptes, die für den 27. März anberaumt war. Die Kaiserfrage wurde mit 267 gegen 263 Stimmen denkbar knapp entschieden. Dass der Preußenkönig bereits im Mai 1848 eine vom Volk geschaffene Krone abgelehnt und dass er sich im Herbst per Staatsstreich eines Parlaments entledigt, wurde in Frankfurt mit verbissenem Zweckoptimismus übersehen. Man konnte zwar nicht wissen, dass der König privat bereits im Dezember 1848 die mit dem Ludergeruch von Revolution behaftete Paulskirchenkrone als imaginären Reif aus Dreck und Letten verworfen hatte. Aber dass eine so demokratisch-unitarische Verfassung, wie sie aus den Frankfurter Koalitionsränken hervorgegangen war, für Preußen letztlich unannehmbar sein musste, das war voraussehbar. Schon am 28. März 1849 schritt man zur Kaiserwahl. Bei 248 Enthaltungen wählten 290 Abgeordnete Friedrich Wilhelm IV. Zum Kaiser der Deutschen. Der Monarch stand damit vor der Frage, annehmen oder ablehnen. Der Druck, eine so weitreichende Entscheidung treffen zu müssen, brachte ihn an seine Grenzen. Friedrich Wilhelm tobte, brüllte, schimpfte grob, brach in Tränen aus und bejammerte sein Schicksal. Was all dies bedeutete, hielt das Protokoll des preußischen Staatsministeriums am 2. April 1849 nüchtern fest. Die Annahme des Kaisertitels halten seine Majestät unter allen Umständen für unangemessen. Wie sich bald herausstellte, war die Verabschiedung der Reichsverfassung nicht etwa das Ende, sondern der Beginn des Kampfes um Deutschlands konstitutionelle Ordnung. Zwar läutete die Ablehnung ihres Antrags durch Friedrich Wilhelm IV. Den Niedergang der Paulskirche ein, dennoch erhob sich aus den Trümmern des Vereinbarungsmodells, das bis dahin der Leitstern der konstitutionellen Parlamentarier gewesen war, eine letzte Revolutionswelle in Form der Reichsverfassungskampagne. Was die wortbrüchigen Fürsten verweigerten, sollte durch die Kraft des Volkes Gültigkeit erlangen. In der bayerischen Rheinpfalz und in Baden schwoll dieser revolutionäre Kampf zu einem dramatischen Crescendo an. Hier gingen die Aufständischen über das Minimalziel der Reichsverfassung hinaus, unterrichteten, wenn auch nur kurzfristig und im Bewusstsein der in preußisch-blau heranmarschierenden Gegenrevolution, republikanische Regimes. Gegen Ende des Monats legte Friedrich Wilhelm die Karten auf den Tisch. Am 26. April 1849 wurde die verfassungsfreundliche Zweite Preußische Kammer aufgelöst. Während Berlin wieder unter verschärftem Belagerungszustand stand, ging eine amtliche Depesche nach Frankfurt ab, in der Kaiserkrone und Reichsverfassung definitiv verworfen wurden. Das preußische Schwert war gezückt. Mit knapper Mehrheit forderten Nationalversammlung und Zentralgewalt am 4. Mai die Regierungen der gesetzgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelstaaten, das gesamte deutsche Volk auf, die Verfassung des Deutschen Reichs vom 28. März des Jahres zur Anerkennung und Geltung zu bringen. Angesichts der überall aufflammenden Volkserhebungen zugunsten der Reichsverfassung bedeutete dieser Entschluss den Aufruf zum Bürgerkrieg gegen die verfassungswidrig handelnden Regierungen. Um sich dem Zugriff der in Frankfurt und Mainz stationierten preußischen Truppen zu entziehen, beschloss die Nationalversammlung am 31. Mai 1849, ihren Sitz nach Württemberg zu verlegen. Allerdings versammelten sich nur etwa 100 Parlamentarier in Stuttgart. Am 13. Juni 1849 trat der Abgeordnete und württembergische Regierungschef Friedrich Römer aus der Rumpfversammlung aus und ließ wenig später das Parlament auflösen. Auf dem Weg zum Sitzungssaal fanden die Abgeordneten die Straße vor sich durch Infanterie abgesperrt. Als der Zug zum Stehen kam, preschten Dragoner aus den Seitenstraßen, schlugen mit flachem Säbel auf die Versammelten ein und ritten mehrere von ihnen nieder. Tags darauf wurden alle landesfremden Abgeordneten ausgewiesen. Die Revolutionsbewegung, die sich seit April 1849 in zahlreichen deutschen Staaten ausbreitete, war in vieler Hinsicht intensiver, breiter und schärfer definiert als die des Vorjahres. In der Verteidigung der Reichsverfassung hatten die Aufständischen ein Ziel von großer Symbol- und Integrationskraft. Als Alternative stand eine fürstliche Gegenrevolution spätestens seit der Auflösung des österreichischen Reichstages sowie der hannoverschen und preußischen Kammern sichtbar vor aller Augen. In einer Versammlung von Märzvereinen forderten am 27. April 1849 mehr als 1000 Münchner die Anerkennung der Reichsverfassung. Zur Pfingstversammlung der Volksvereine kamen am 27. Mai rund 20.000 Menschen ins schwäbische Reutlingen. Obwohl Arbeiter, Handwerker, Tagelöhner bei weitem den größten Beitrag leisteten, beteiligten sich auch bildungs- und gewerbebürgerliche Gruppen und einige Bauern. So waren 123 der 180 Personen, die wegen ihrer Teilnahme am Dresdner Maiaufstand ins Zuchthaus Waldheim eingeliefert wurden, Handwerksmeister, Gesellen und Arbeiter. Mit 24 Lehrern, Künstlern, Advokaten und Kaufleuten war jedoch auch das bürgerliche Milieu nicht unbeträchtlich vertreten. In fast allen deutschen Staaten, deren Monarchen die Anerkennung der Reichsverfassung verweigerten, kam es gegen Ende April 1849 zu Protesten. Die Iserlohner Revolution hatte allerdings ein besonders blutiges Ende. Nach Meuterei, Barrikadenbau und Bildung eines Sicherheitsausschusses wurde die Stadt am 17. Mai 1849 von preußischen Truppen gestürmt. Den erbitterten Kämpfen fielen über 100 Aufständische zum Opfer. Auch bei der Niederwerfung eines Volksaufstands in Breslau waren insgesamt 19 Tote zu beklagen. Der revolutionäre Kampf in Sachsen markierte den Höhepunkt der ersten Phase der Reichsverfassungskampagne. Beide Parteien demonstrierten hier ihre Bereitschaft, bei der Durchsetzung ihrer Ziele bis zum Äußersten zu gehen. Im Bewusstsein, auf preußische Waffenhilfe zurückgreifen zu können, wagte König Friedrich August II. Die Konfrontation. Nachdem sich die öffentlichen Forderungen, die Reichsverfassung anzunehmen, einige Zeit lang intensiviert hatten, löste der König den verfassungsfreundlichen Landtag am 28. April 1849 auf und ignorierte die immer lauter werdenden Petitionen und Proteste. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es in der von Gerüchten über anrückende preußische Truppen aufgeheizten Atmosphäre zur Explosion kommen würde. Als Soldaten am 3. Mai 1849 auf eine Menge schossen, die das Dresdner Zeughaus stürmen wollte, brach der Aufstand los, an dem sich so prominente Revolutionäre wie der Hofarchitekt Gottfried Semper und der russische Anarchist Michail Bakunin beteiligten. Nach der Flucht des Königs etablierte sich eine provisorische Regierung unter Führung der Anwälte Samuel Tschirner und Otto Heubner. Schon am 5. Mai 1849 begann jedoch der Gegenschlag. Preußische und sächsische Truppen gingen mit großer Härte gegen die ca. 3000 Aufständischen vor, von denen rund 250 getötet und etwa 400 verwundet wurden. Die Niederschlagung des Maiaufstands wirkte auf ganz Deutschland. Dass Preußen zur Intervention bereit war und über verlässliche und hart durchgreifende Truppen verfügte, erwies sich im weiteren Verlauf der Reichsverfassungskampagne als entscheidend. Die Unruhen, die das Königreich Bayern im Rahmen der Reichsverfassungskampagne erlebte, wären auch ohne den rheinpfälzischen Aufstand als gravierend einzustufen gewesen. Am 23. April 1849 erklärte König Maximilian II. Seine Ablehnung der Reichsverfassung und zögerte später auch nicht, die Bayerische Kammer aufzulösen, als diese die Konstitution annahm. Am 27. April 1849 beschloss eine von Tausenden besuchte Versammlung der Märzvereine im Münchner Pratersaal die Anerkennung der Reichsverfassung und war bald von 12.000 Bewohnern unterschrieben. Noch stärker war die Bewegung außerhalb Altbayerns. In Franken schien die Situation explosiv. Überschattet wurden all diese Vorgänge jedoch von den dramatischen Entwicklungen in der bayerischen Rheinpfalz. Politisch betrachtet stand diese linksrheinische Provinz spätestens seit dem Hambacher Fest in dem Ruf, ein Zentrum des Radikalismus zu sein. Hinzu kam, dass das Verhältnis zwischen der Pfälzer Bevölkerung und der Regierung in München seit jeher von gegenseitiger Abneigung gekennzeichnet war. Es war folglich kein reiner Zufall, dass der Abgeordnete Georg Friedrich Kolb, auf dessen Antrag hin die Bayerische Kammer die Reichsverfassung im April 1849 annahm, ein Pfälzer war. Als Maximilian II. Die Kammer daraufhin auflöste, brach der Pfälzer Aufstand los. Da Bayern über keine Mittel verfügte, die Pfalz wieder unter Kontrolle zu bekommen, war die Provinz in kurzer Zeit in der Hand des Verteidigungsausschusses. Volkswehren wurden formiert, große Teile der regulären Armee gingen zu den Aufständischen über, alle Beamten, die nicht binnen 3 Tagen einen Eid auf die Reichsverfassung geschworen hatten, wurden mit Amtsenthebung bedroht. Die Konfiszierung öffentlicher Kassen wurde angekündigt. Geschürt von Gerüchten über einen bevorstehenden preußischen Einmarsch, nahm die revolutionäre Eskalation ihren Lauf. Am 17. Mai 1849 beschloss ein Gremium pfälzischer Vertrauensmänner die Bildung einer provisorischen Regierung, die sich sofort zur Reichsverfassung bekannte und die Trennung von Bayern vorbereitete. Den 30.000 preußischen Soldaten, die Anfang Juni unter dem Kommando Prinz Wilhelms in die Provinz einmarschierten, waren die revolutionären Truppen, knapp 13.000 mit rund 3.500 Gewehren, nicht gewachsen. Widerstand wurde kaum geleistet. Am 14. Juni 1849 floh die provisorische Regierung und die bayerischen Behörden traten wieder in ihre Funktionen ein. Das Land blieb ruhig. 333 Aufständische wurden wegen bewaffneter Rebellion und Hochverrats angeklagt, aber es gab keine Hinrichtungen. Von dieser Milde, in der sich Bayern nicht beirren ließ, sollten sich die Vorgänge in Baden auf bedrückende Weise abheben. Mit der Badischen Revolution erreichte die Erhebungswelle des Sommers 1849 ihren Höhepunkt. Die Leichtigkeit, mit der die neue Ordnung in Baden eingeführt worden war, trug allerdings. Das Land war schnell von gegenrevolutionären Kräften umzingelt. Ab Mitte Juni fielen eine Reichsarmee aus hessischen, nassauischen und württembergischen Truppen sowie die preußischen Einheiten mit erdrückender Übermacht in Baden ein. Anders als Bayern konnte sich das schwache Großherzogtum nicht gegen eine rachsüchtige preußische Militärjustiz durchsetzen. In Rastatt, Mannheim und Freiburg wurden Standgerichte eingerichtet, die Gefangene wie Rebellen behandelten. Preußen zog einen blutigen Schlussstrich unter die Revolution. Nach außen hin jedoch blieb es nach dem Sieg der Gegenrevolution in Baden wie in ganz Deutschland ruhig. Besiegt, eingesperrt, aus dem Land vertrieben, eingeschüchtert, erschöpft, desillusioniert, wandten sich viele einstmalige Träger der revolutionären Bewegung von der Politik ab und zogen sich in ein apolitisch-intellektuelles, kommerzielles oder familiäres Privatleben zurück. Im Sommer 1849 endete der im März des Vorjahres begonnene Versuch, das politische System in Deutschland einer demokratisch legitimierten, liberalen Verfassungsgrundsätzen verpflichteten Reform zu unterziehen. Sowohl das Modell, diese Umgestaltung gleichberechtigt zwischen liberaler Bewegung und Fürsten zu vereinbaren, als auch der Anspruch, sie auf der Grundlage der Volkssouveränität durchzusetzen, wurden von der Gegenrevolution hinweggefegt. Das Gesamtphänomen der Revolutionen von 1848-49 war weniger bürgerlich-elitär, weniger liberal, national und parlamentarisch, weniger städtisch und weniger fortschrittlich als lange angenommen. Vielmehr nutzten zahlreiche Bevölkerungsgruppen die Chance, die ihnen der dynamische Veränderungsprozess bot. Ebenso unterschiedlich und spezifisch wie die Interessen, die nun zum Ausdruck kamen, waren die zu ihrer Durchsetzung gewählten Politikformen. Erst wenn man Wirtshausdebatten, Katzenmusiken, Leseabende und Schmucksammlungen neben den Märzforderungen, den Barrikadenkämpfen und der Paulskirche mit einbezieht, kommt man zu einer angemessenen Gesamtbewertung. In ihrem Zentrum steht nicht die Frage nach dem Misserfolg eines bürgerlichen Projekts, sondern die Tatsache eines tiefgreifenden und umfassenden Wandels, eines bis dahin beispiellosen Politisierungs-, Mobilisierungs- und Kommunikationsprozesses. Diese Dynamik war folgenschwerer als die Erfolge auf dem Gebiet der Bauernbefreiung und bei der Stärkung des Verfassungsprinzips und selbst als die Siege der Gegenrevolution. Eine Rückkehr zur Erstarrung des Metternich-Systems erwies sich als impraktikabel. Selbst die Regierungen der sogenannten Reaktionsära legten ein beträchtliches Modernisierungspotenzial an den Tag und binnen weniger Jahre meldete sich die Opposition wieder zu Wort. Ein Dutzend Jahre später gelang der preußischen Staats- und Militärmacht, von Bismarck geführt und unter dem Beifall zahlreicher Nationalliberaler, die Gründung eines konstitutionellen kleindeutschen Nationalstaats. Deutschland blieb im Wandel.